science. I can hear, oh, I can hear. Think I'll go where... The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this? Cowabunga! Ich würde sagen, bevor wir mit den Tops, unseren persönlichen Tops und Flops anfangen, gehen wir mal so ein paar Themen durch, die das Jahr begleitet haben. Das erste, was hier steht, sind die Steam Machines, die ja jetzt so langsam, aber sicher anlaufen. Ich weiß nicht, ob ihr den Controller schon gesehen habt, den Valve da entwickelt hat. Nein. Merkwürdiges Ding mit Touch anstatt richtigen Steuerkreuzen. Mhm. Ja, preislich gab es wohl noch kein wirklich günstiges Angebot. Sie haben ja gesagt, irgendwie geht es ab 200 los. Das stimmt aber wohl nicht. Jetzt sind die ersten Steam Machines ab 600 zu kaufen. Ja, es geht bis hohe vierstellige Bereiche. Es gibt Steam Machines für über 2000. Gerade drauf kommen, bis 10.000 gab es jetzt wieder eine von diesem Alienware oder wie die heißen. Ja, weiß ich nicht. Wenn ich einen PC habe, habe ich einen PC. Und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, vom PC aus auf dem Fernseher zu streamen, dann brauche ich das sowieso nicht. Ja, so ein bisschen damit einhergeht die Oculus Rift, die ja auch ein neues Produkt ist, diese besagte 3D-Brille, die ich ja schon irgendwie interessant finde. Wenn ich mir so Videos anschaue, wie die Leute da teilweise abgehen, gut, es dient ja vielleicht auch so ein bisschen die Marke zu befeuern, aber irgendwie hat das was. Ja gut, aber wie gesagt, ich bin da sehr pessimistisch angestellt, weil sämtliche Versuche, diese sogenannte VR oder auch Virtual Reality irgendwie einzusetzen in Videospielen, sind bisher kläglich gescheitert und in der Retrospektive betrachtet wirken die Teile schon nach wenigen Monaten mehr als antiquiert. Und das, ich habe Anfang der 90er mal so ein Ding auf den Augen gehabt, das war strange. Irgendwie Blatt oder so gab es da. Ja gut, natürlich hat sich die Technik bis dato, aber du hast recht, es gab es schon immer mal wieder und naja, ich wünsche dem Oculus Rift aber trotzdem alles Gute und ich hoffe, wenn es dann Früchte trägt, dass es dann doch auch erschwinglich wird. Der Titel ist zumindest schon mal cool und das ist ja schon mal die halbe Miete. Ja, genauso wie es mit mit der Bezeichnung Next Gen ist, PlayStation 4 und Xbox One sind erschienen dieses Jahr. Ja, für mich interessant, nur die Feststellung, beide Konsolen waren kurz nach Veröffentlichung in sämtlichen Großketten vergriffen. Die Xbox inzwischen wieder verfügbar im großen Stile, sage ich mal, und PlayStation 4 nach wie vor nicht. Was ich ja ein wenig absurd finde, ist, die PlayStation 4 bietet nicht das Softwarepaket, was die Xbox anbietet. Interessantere Titel sicherlich für die Microsoft-Maschine und trotzdem scheint die PS4 ein wenig mehr zu ziehen. Weltweit ist es auch so, dass die PlayStation 4 führt, nur minimal, aber, und jetzt kommt das große Aber, die ist in Japan noch gar nicht im großen Stil verfügbar wie im Rest der Welt. Und das heißt, da kommt noch der größte Markt noch hinzu und dann wird die PlayStation 4 auch weltweit erstmal wieder ein wenig davongezogen sein. Nur die Zeiten, wo eine Konsole den Weltmarkt dominiert, sind wohl endgültig vorbei. Waren sie aber auch schon bei der vorigen Generation. Jo. Ansonsten, wir haben ja auch da schon mal drüber gesprochen in einem Talk to Me. Und für mich, wenn ich mir eine Konsole holen sollte, wäre es immer noch die PlayStation 4. Aber ich bin ja am Überlegen, ob ich mir die PlayStation 3 hole, aufgrund der schönen vielen Exklusivtitel, die da erschienen sind. Sicherlich kein Fehler. Nee. Ja, ein weiterer Punkt dieses Jahres waren Sales und Bundles, die ja wirklich inflationär erschienen sind. Da kann man sich als Spieler freuen und kann natürlich als Entwickler auch sagen, oh, da ist ein Werteverfall zu sehen, zu erkennen, der die Spiele angeht, denn wenn ich ein Spiel, was ansonsten für 30 Euro in den Läden steht, wenn es hochkommt oder wenn es ganz krass kommt, für 6 Euro oder für 1 Euro mir kaufen kann, da stimmt was nicht. Ja, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Mich wundert es nur, dass der PC-Markt da ganz klar abräumt. was die Schnäppchenjagd angeht, denn die PlayStation und beziehungsweise Konsolenpreise sind ja wirklich enorm. Absurd. Es gibt wirklich ganz, ganz, ganz selten auf der PlayStation eigenen Download-Plattform wirkliche Superschnäppchen. Also Titel für unter, aktuelle Titel für unter 10 Euro, sage ich mal. Und dann sind es auch meistens wirklich nur die Gurken. Und ging ich ja jetzt zum ersten Mal auf meinen ersten großen Sale miterleben durfte, also mit einem Steam-Account, und beim Weihnachtssale, da waren die Preise ja absurd niedrig. Neueste Titel für wirklich Schleuderpreise, und ich selbst habe auch mehrfach zugeschlagen und bin auch beschenkt worden. Also von wem denn? Ja, von wem? Wie gesagt, das ist wirklich schon eine Diskrepanz, die ist erstaunlich, und die Hintergründe, die kenne ich nicht. Also das ist wirklich... Ja, da sitzt man nicht zu tief... tief genug drin. Wird da irgendwie um Lizenzen gehen oder wie auch immer, die Konsolen haben und die der PC-Markt scheinbar nicht hat. Also vielleicht ist die Entwicklung einfach unproblematischer für den PC, was die Kosten für die Portierung auf der... Aber für einen Download, ich meine, du lädst doch bei der Konsole genauso was runter wie... Oder ja, meinst du, was im Endeffekt draufkommt? Ich verstehe es nicht. Vielleicht gibt es auch mehr geneigte Konsumenten für Spiele für die Konsolen, was dann natürlich den Preis in die Höhe treibt, weil die Leute uns ich weiß es nicht. Da kann man nur spekulieren. Nur, wie gesagt, Fakt ist, gerade für viele Spieler und auch Schnäppchenjäger gibt es am PC beim Gaming keinen Weg dran vorbei. Ja, also ich habe auch ordentlich beim Winter Sale zugeschlagen. Da lohnt sich auch die Investition in einen leistungsstarken Rechner, weil das hat man als Spieler innerhalb von kürzester Zeit wieder raus. Jawohl. Ich habe hier noch stehen, kann man so ein bisschen anknüpfen, PlayStation-Preise in verschiedenen Ländern. Ja, nur eine interessante Anekdote ist das meiner Ansicht nach. Die PlayStation kostet in den meisten Ländern zwischen 400 Euro, Dollar. So in diesem Preissegment, je nach Ausstattung, 400, 500 Euro oder Dollar. In Brasilien hingegen kostet eine PlayStation, umgerechnet auf US-Dollar und auch in Anerkennung der dort wesentlich niedrigen Löhne als in Amerika, 1.800 US-Dollar. Wahnsinn. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Konsole kostet eine Summe, die normale Arbeiter dort innerhalb von 3 Monaten verdienen. Die Frage ist, warum? Das liegt dort einzig und allein an den Steuern. Videospiele werden in Brasilien so absurd besteuert, dass... nicht anders, die Einzelnen nicht anders können, als diesen Preis in den Laden zu stellen. Konntest du da eine Erklärung eruieren irgendwie? Das liegt an dem alten Steuergesetz und wiederum auch am Verhandlungsgeschick, sage ich mal, an der einzelnen Unternehmen, denn die Xbox ist dort schon, wenn ich mich nicht täusche, für $1,200 zu erhalten. Natürlich auch noch absurd teuer, aber im Vergleich zu eigentlich gleich teuren PlayStation in anderen Ländern ist das auch schon wieder ein Unterschied. Also es ist von Fall zu Fall verschieden, aber aufgrund der Steuerthematik natürlich immer noch absurd. Und Videospiele ist ja keine kleine Branche. Da ist die Frage, warum Brasilien das dermaßen angreift und erschwert für den geneigten Spielekonsumenten. Finde ich eine starke Geschichte. Jo. Und zu guter Letzt waren Videospielmessen auch in diesem Jahr wieder zahlreich. Vertreten unter anderem unsere geliebte Gamescom in Köln, die ja extrem überfüllt gewesen sein soll. Da war ich echt froh, nicht da gewesen zu sein. Auch wenn ich es mir manchmal gewünscht hätte. Ich wäre ja schon gewillt, da nochmal hinzufahren. Ja, aber da müssten die schon zusichern, dass man ein bisschen mehr Platz hat. Also das war ja, die Bilder, die man da gesehen hat, die waren, das war nicht mehr feierlich. Nie wieder an einem Wochenende und auch nicht... gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, gut, die Odyssee brauche ich auch nicht nochmal. Aber selbst in der Woche war die Gamescom rappelvoll. Ja. Ja, was will man machen? Das ist halt eine Beschäftigung, die vermutlich noch mehr Leute anspricht in Deutschland als der geliebte Fußball. Und so eine Messe ist halt nur einmal im Jahr und vergleichbar, das gibt es nicht. Entsprechend werden alle Leute davon... Ja, aber es ist schon interessant, wie hoch die Resonanz ist. Angesprochen. Also und in diesem Jahr war auch wesentlich mehr geboten als im Jahr davor, sage ich mal. Die Next-Gen-Sachen. Die Next-Gen-Sachen waren da, Nintendo war wieder im vollen Umfang vorhanden. Ja. Also das hat sich schon vermutlich mehr gelohnt. Ein Kollege von mir war dort und der konnte auch nur berichten von einer unendlichen Anzahl von Messebesuchern und dem vergeblichen Versuch, sich auch nur irgendetwas Interessantes anzuschauen. Aber so ist das halt. So ist das. Tja. Vielleicht haben wir nächstes Jahr, dieses Jahr, ja, irgendwann mal einen Presseausweis, VIP. Wobei selbst die haben wohl warten müssen, was nicht selbstverständlich ist. Tja. Absurd. Absurd. Ja gut, dann wollen wir uns mal unseren persönlichen Tops und Flops widmen. Und Stivo, möchtest du vielleicht anfangen? Kann ich gerne tun. Wir hatten es ja auch schon erwähnt bei den Release-Listen, klar, GTA 5. Ich habe mich wirklich Monate auf diesen Titel gefreut. Es ist ja mittlerweile wirklich dank YouTube immer möglich, sich die neuesten Trailer anzuschauen, und die wurden da ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele Trailer es gab, 3 oder 4. Die habe ich natürlich ja, sofort, der erste Trailer hat mich direkt angesprochen. Ich hatte davor den die GTA-Teile 4, Liberty City hatte ich gespielt, und dementsprechend, da ich eh ein großer Amerika-Fan bin, ist das natürlich für mich alles interessant. Ganz klar, was GTA 5 ausmacht, oder GTA allgemein, ist natürlich jetzt diese ja, gerade auch bei GTA 5, diese riesige Open World. Das war das, was, ja, wie gesagt, das ist das, was für mich eigentlich GTA ausmacht, obwohl wir eben schon gesagt haben, dass Open World ja mittlerweile in sehr, sehr vielen Spielen jetzt schon Standard ist. Aber nichtsdestotrotz, bei GTA ist, was auch sehr, sehr, sehr cool war, ist, dass man nicht nur jetzt an die Stadt gebunden war, sondern man konnte auch einfach, ich nenne das jetzt mal so, ins Hinterland fahren, wo wirklich dann ja, alles sehr heruntergekommen war. Hier nennt man sie noch diese Trailerparks, dementsprechend die Leute auch alle, ja, wie soll man sagen, ja, sie waren halt alle ein bisschen zurückgeblieben, aber dafür auch einer der Charaktere, einer der Hauptcharaktere auch äußerst brutal. Aber auch äußerst unterhaltsam. Das auch, ja. Da kämen wir auch direkt zum dritten Punkt, was dieses Spiel für mich ausgemacht hat. Und zwar haben wir, man spielt ja bei GTA 5 mit 3 verschiedenen Charakteren. Das war ja auch einer der großen Neuerungen und für mich auch das Innovativste eigentlich bei diesem Spiel. Man konnte wirklich immer hin und her switchen zwischen diesen 3 Charakteren. Und das waren auch völlig unterschiedliche Charaktere. Da haben wir den ehemaligen, ja, wie soll ich sagen, Gangsterboss. Dann haben wir den, ja, jetzt müssen wir ja politisch korrekt bleiben, den stark pigmentierten... Den Afroamerikaner. Ja, den Afroamerikaner. Das war sehr feinfühlig, ja, und äußerst korrekt politisch gesehen von dir. Ja. Der aber auch wirklich dieses typische Image. Er wohnt im Grunde genommen irgendwo in einem Ghetto, würde ich schon fast sagen, und ist ein Kleinkrimineller im Grunde genommen, der im Laufe der Story auch immer größere Missionen erfüllt und dadurch auch mit seinen Aufgaben wächst. Und dann haben wir noch den besagten Mann aus dem Hinterland. Trevor, genau. Der wirklich, hätte ich nie gedacht, dieser Charakter ist unglaublich, der ist unglaublich brutal, der ist unglaublich psychopathisch, das ist unfassbar, dieser Mann. Wie gesagt, da Captain M dieses Spiel ja noch nicht spielen konnte, werde ich jetzt auch noch nicht zu viel verraten. Auch unsere, vielleicht auch einige unserer Hörer haben dieses Spiel gespielt. Korrekt, nicht. Das nehmt das nicht auf. Die meisten werden das später. Es ist wirklich unfassbar, was der da teilweise für Dinge reißt. Wie gesagt, macht total Spaß, immer zwischen den Charakteren hin und her zu switchen. Man hat, jeder Charakter hat auch seine verschiedene Mission. Und dann gibt es immer große Coups, wo die dann alle zusammenkommen, wo man auch eine Crew noch zusammenstellen muss und ja auch verschiedene Möglichkeiten hat, diese Mission zu erfüllen. Also man kriegt da meistens so 2 Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Man kann sich dann für eine entscheiden. Ja, was haben wir noch? Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten, um sich fortzubewegen. Also nicht nur zu Fuß oder mit dem Auto, wie man es von den anderen Teilen kannte, oder auch mit dem Motorrad. Man hat jetzt auch einen Quad, man kann, ja gut, Flugzeug gab es, glaube ich, Flugzeug oder Helis gab es, glaube ich, in den anderen Teilen, zumindest einen Helikopter, glaube ich, gab es in den anderen Teilen auch schon. Helikopter gab es, aber keine Flugzeuge. Mit einem Boot, mit einem Jetski, man kann auch Fallschirm springen. Das ist gerade, wenn man das erste Mal macht, wirklich cool, wenn man von ganz oben die Stadt sieht, die Skyline sieht. Das sieht schon wirklich gut aus. Was mir allerdings doch negativ aufgefallen ist, das sind nur zwei Punkte. Zum einen hat sich die Grafik nicht wirklich viel getan. Wie gesagt, wenn man mit dem Fallschirm springt und von oben die Skyline sieht, das sieht wirklich, wirklich atemberaubend aus eigentlich. Aber ansonsten habe ich da keine großartige oder überhaupt gar keine Verbesserung zu dem Vorgänger gesehen. Aber ist auch nicht großartig schlimm. Hat dem Spaß Abbruch getan. Und was ich auch sehr schade fand, die Story fand ich im Nachhinein etwas zu kurz. Ehrlich gesagt, die Hauptstory. Ich habe zwar vielleicht länger gebraucht als andere Leute, weil ich jetzt nicht so regelmäßig spiele, aber selbst ich, der mehr am Wochenende spielt, war relativ schnell durch. Aha. Und da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber ich wurde ja schon informiert, dass auch hier, glaube ich, war das bei diesem Spiel auch, dass noch ein Add-on folgen soll. Ja, dann haben wir da vielleicht noch ein paar neue Missionen dazu. Was du als treuer Zuhörer unseres Podcasts eigentlich auch schon wissen müsstest. Ja, deswegen sagte ich, ich habe es erfahren. Ach so. Ja, dann sag durch euren Podcast. Du darfst uns nicht erst kritisieren durch unsere fehlenden YouTube-Beiträge, da nicht unsere informativen Nachrichtenbeiträge zu anderen Themen verschweigen. Natürlich habe ich durch eure Podcasts von diesem Addon erfahren, ja. Danke. Ja, hast du noch was zu ergänzen? Ja, wie du schon so schön angedeutet hast, ist GTA 5 auch auf meiner Top-Liste vorhanden. Als absolutes Highlight des Jahres. Nicht das Highlight, aber eins der Highlights. Ja, ergänzen möchte ich vielleicht noch erwähnen, dass diese Sache mit den drei Charakteren, die Sache war, die mich am Anfang am ehesten abgeschreckt hat, weil ich fand dieses System, dass man jederzeit hin und her wechselt und dass die sich ja noch frei bewegen, wenn man nicht mit denen spielt, das fand ich so ein bisschen befremdlich. Ich konnte mir das nicht so wirklich vorstellen. Dann dachte ich mir, ja, vielleicht verpasst man ja was oder man kommt irgendwie zu einer Situation rein, wo man irgendwie oder irgendwas zu spät halt ist. Aber das ist in keinster Weise so. Also das ist absolut gut geregelt. Wenn man mal wechselt, dann in der Regel auch mal passend oder halt storybedingt. Oder man kommt zu einer Szene rein, die auch unterhaltsam ist. Und die Wechsel sind nicht einfach nur so, man schaltet um und switcht um auf den nächsten Charakter. Die werden immer mit einer kleinen Szene noch eingeführt. Bei Trevor ist es meistens so, der liegt dann irgendwo mit einer Flasche in der Hand am Strand und mit da rumliegen 5 tote Biker und der wacht auf und denkt, was ist hier passiert? Geil. Als Beispiel jetzt mal. Oder er wacht, ich weiß nicht, ob man das andere, wie gesagt, man will ja nicht zu viel verraten. Halte. Ja, und deswegen lassen wir es ja. Michael ist es meistens, er ist mit seiner Familie unterwegs. Und das ist halt sehr gut gelöst, sehr charmant und sehr interessant und ich spiele es ja immer noch und man hat immer noch Überraschungen in den Ereignissen, die gescriptet in der Stadt zufallsmäßig immer noch passieren. Also es ist zwar inzwischen eine Routine und man weiß, wo man hinfährt, und aber man ist trotzdem nie wirklich gelangweilt. Man kann immer noch das Pad in die Hand nehmen und einfach für 2 Stunden einfach sinnbefreit, sage ich mal, durch die Gegend fahren und sich um Kleinigkeiten kümmern. Und Kleinigkeiten sind auch so eine Sache, wo du gerade sagtest, die Grafik ist sich weiterentwickelt, das ist richtig. Nur da liegt die Feinheit auch im Detail. Denn die Welt ist wesentlich größer als GTA 4. Das stimmt. Und entsprechend die Details, die wirklich von vorne, von den Badestränden von Los Santos bis in die bergigen Gegenden und die Cliffs am Ende der Insel, sag ich mal, der Rieseninsel, vorhanden sind, die ist enorm. Du hast so viele verschiedene Regionen und natürlich den grafischen Vergleich, sage ich jetzt mal, zum Referenzwerk des Jahres The Last of Us, kann das Spiel nicht antreten, aber das ist halt vom Konzept her auch gar nicht möglich und auch nicht gewollt, weil dann hätte man woanders wiederum Zugeständnisse machen müssen. Es hat seine Macken und Fehler, aber aufgrund der riesigen Spielwelt ist das vielleicht zu erklären. Und wie gesagt, wie du sagtest, es sieht nicht viel besser aus. Man muss auch erwähnen, dass GTA 4 schon sehr gut aussah. Definitiv. Allerdings. Also da wurde das, wie gesagt, soll auch jetzt keine Kritik an der Grafik an sich sein, sondern man erwartet ja vielleicht manchmal noch so eine kleine Verbesserung, aber wie gesagt, mich hat es auch überhaupt nicht gestört. Ein Punkt würde ich auch noch gerne ergänzen. Es wurde, bevor dieses Spiel rauskam, wurde viel über diese ja, Minigames, die in diesem Spiel stecken, erzählt. Und dass diese, ich habe das auch, glaube ich, irgendwann mal gelesen, dass das GTA sogar oder dass die Macher das mit diesen Minigames erreichen wollten, dass man sich mit diesen Minigames sogar mehr beschäftigt zwischendurch als mit dem Spiel. Das sehe ich oder ist mir persönlich, wie soll ich das jetzt sagen? Also, es ist ganz witzig mal so zwischendurch Tennis zu spielen oder Golf, aber so, dass ich jetzt sage, ich beschäftige mich damit wirklich eine lange Zeit. Gibt es denn einen Anreiz irgendwie? Also von wegen, ich spiele Tennis und mache ein Turnier oder irgendwie sowas oder bekomme irgendwas? Bestimmt, für bestimmte Zeitaktivitäten gibt es Quests. Und wenn du die machst, klar, dann kriegst du am Ende, kommst du näher deinen 100% Completionist-Bonus, falls du das denn daran Interesse hättest. Mhm. Eine wirkliche Belohnung im Sinne von großen Geldmengen oder sowas, was im Spiel relativ wichtig ist, gibt es nicht. Wäre schon witzig, einen Pokal zu gewinnen oder so, den ich mir vorstellen kann. Du kriegst eine Trophäe halt für deinen PlayStation-Account. Aber ach so. Ja, was du machen kannst, ist, glaube ich, im Online-Modus, dass du dann gegen andere Leute spielst, soweit ich weiß. Das ist dann vielleicht nochmal interessant. Okay. Aber nur, so. Die Sache, wo du gerade sagst, Zeit aufbringen, das ist richtig, weil ein Tennis-Match dauert recht lange. Ein Golf-Match dauert recht lange. Triathlon. Ich kann immer nur noch mal erwähnen. Der erste Triathlon, den man macht, der geht 3 Minuten, dann kommen 5 Minuten, dann 10 Minuten. Ich dachte mir schon, boah, das ist aber heftig. Und dann machst du den finalen Triathlon und du bist ungelogen über eine halbe Stunde nur mit mit wilden Drücken auf deinem Pad beschäftigt, weil du erst schwimmst, dann Fahrrad fährst und dann läufst und dann denkst du, das muss doch gleich zu Ende sein. Das ist wirklich knallhart und bisschen Track and Field Reloaded. Ja, sozusagen. Also das, wie gesagt, die Sidequests sind ganz witzig. Am häufigsten mache ich das Daten, weil das am kurzweiligsten ist. Im Online-Modus hast du noch einen Arm drücken, was ganz lustig ist. Ja, das stimmt. Aber die haben jetzt nicht so die Rolle gespielt, wie es eigentlich vorher, glaube ich, geplant war von den Herstellern. Zumindest haben sie es wirklich hoch angepriesen seinerzeit mit diesem Minigame. Da fand ich auch das Daten und das Bowlen in GTA 4 noch ein bisschen unterhaltsamer als also die kleinen Spiele, die man machen konnte, als also auch Billard und so, als das, was da ist. Was aber auch gut dazu ist, nur sowas wie Yoga, das macht man nie. Das macht man einmal in der Mission und dann hat man auch die Schmerzen von voll. Also. Aber gut, bleiben wir mal, gehen wir ein bisschen weiter. Wo du sagtest, Story. Ist klar, man ist recht schnell durch, aber du hast an vielen Storys auch eine Option bei der Herangehensweise. Nicht nur bei diesen großen Heists, also bei den großen Raubüberfällen, sondern auch bei allen anderen Sachen kannst du verschieden rangehen. Und das Gute ist halt hier, dass ich weiß nicht, was bei GTA 4 auch schon so war, ich glaube nicht, dass du aber jede Mission im Anschluss nochmal neu spielen kannst und einen anderen Rang erreichen kannst und auch anders das Outcome siehst, also du dir die Auflösung anders erlebst. Und das ist das Interessante. Das hat keine Auswirkung auf deinen Hauptspielstand, aber du kannst diese die Storys trotzdem nochmal für dich selber spielen, als, sag ich mal, auch mal als eine Art Minigame und einfach nochmal versuchen, das anders zu machen. Das finde ich interessant. Und das auch gerade beim Ende, weil du hast 3 mögliche Enden und natürlich als Spieler tendiert man immer am Ende zu einem gewissen Ende, das macht man dann auch, aber man hat ja doch Interesse daran zu sehen, was wären denn die anderen Enden, und damit man sich nochmal durchspielen muss, finde ich es auch cool, dass man auch da sagen kann, okay, ich spiele es nochmal und entscheide mich jetzt für die Mission oder für die Mission. Ja. Aber, und das ist für mich jetzt das größte Aber an dem Spiel, das mich ein bisschen geärgert hat, ist der Soundtrack. Denn der fällt im Vergleich zu den letzten Titeln, insbesondere zu Vice City und auch GTA 4 und den Add-ons zu GTA 4 doch herb ab. Der ist gut, hat 2, 3 richtig coole Songs und hat auch dann noch 2, 3 Songs, die ich vorher nicht cool fand, die aber einfach im Ohr hängen bleiben, dann doch nicht so viel zu bieten und auch gerade nicht die Musik, der ich dann wirklich die ich wirklich bevorzuge. Ist ein bisschen schade, ein bisschen eintönig auch teilweise, ein bisschen zu viel R&B und ja, Rap. Hip-Hop, ne? Ja, genau, das stimmt. Und, das ist da sehr viel bei. Andere mögen das sicherlich mehr, die freuen sich, aber für mich persönlich ist das die Sache, die nicht so gut war. Das stimmt. Ja. Ich hätte noch einen Punkt, und zwar hatten die Macher sich ja auch noch was Witziges überlegt, und zwar, dass man sich für sein Smartphone, also für sein, nicht in diesem Spiel, sondern sein reelles Smartphone, ja, sich eine App runterladen kann. Das Blöde war natürlich, dass die gab es erstmal nur fürs iPhone und später dann auch für Android-Smartphones. Allerdings hatte man da das Spiel meist schon durch. Die gibt es aber jetzt beim Android für die Android-Smartphones und ich habe es mir gar nicht runtergeladen, weil ich habe mir die Bewertung durchgelesen und die waren katastrophal. Also das hat, das, was sie sich da gedacht haben, funktionierte nicht. Man kann, der Franklin heißt er, der hat einen Hund und den kannst du über diese App erziehen, kannst den Tricks beibringen. Das scheint wohl auch eher wenig zu funktionieren und die Grafik ist wie so eine Zeichentrickfigur im Grunde genommen nur. Ja, also, gut, aber wenn das doch eine Auswirkung auf das Spiel hat, ist es erstmal. Hat es ja erstmal, das ist ja jetzt für den, das mit dem Hund ist eigentlich weniger wichtig, sage ich mal, für das Spiel. Was man machen kann, ist, man kann seine eigenen Fahrzeuge auch über diese App, soweit ich weiß, tunen, was aber auch nicht immer funktioniert hat. Teilweise haben Leute berichtet, dass sie wirklich ihr Fahrzeug total getunt haben und im Spiel war es dann nicht da. Ja. Und war eine gute Idee, aber ist von der Umsetzung her einfach, glaube ich, schwierig gewesen. Hat nicht funktioniert so. Ja. Ja. So oder so verlange ich jetzt langsam von Rockstar, dass die PC-Version im März erscheint. Komme, was da wolle, es ärgert mich zutiefst. Ist es denn für März geplant? Oder? Man munkelt. Du munkelst, also ich, solange da nichts kommt. Lies doch mal, gib doch mal in der Google das ein, da wirst du an jeder Ecke das finden. Aber ich finde es einfach nur, ich habe mich da schon zu oft drüber aufgeregt. Captain M schreibt, im März ist es soweit. Auf der Facebook-Seite. Okay. Du. Ja, die erste Überschneidung, die Steve und ich hatten, ist damit abgehakt. Kommen wir zur zweiten Überschneidung, die wir haben. Und für mich persönlich das absolute Highlight-Spiel des Jahres, der letzten Jahre. Also das ist auf meinem Spiele-Olymp ganz, ganz oben anzusiedeln. The Last of Us, ich lasse keine Gelegenheit aus, um zu erwähnen, wie großartig dieses Spiel ist. Vom Spielprinzip her, klar, es ist spitze, macht Spaß, die Komponenten des Spiels, ob es der Stealth-Modus ist, sage ich jetzt mal, ob es die Action ist, ob es die Story ist, ob es die ganzen kleinen Elemente zwischendurch sind, alles greift perfekt ineinander über. Wie gesagt, die Weißen haben es gespielt und jetzt groß in die Tiefe zu gehen. Was soll ich großartig sagen? Bei mir war es halt so, seit 2012, seit dem ersten Trailer, den ich gesehen habe, und auch schon davor, war ich tierisch gehypt. Ich habe entgegengefiebert, jedem Fitzel Informationen aufgesogen, auf der Gamescom vergeblich am Sony oder Naughty Dog Stand gestanden und gehofft, dass ich vielleicht irgendwie die Möglichkeit habe, da reinzukommen, aber nein, das wäre natürlich nichts geworden. Und umso glücklicher war ich dann an dem Tag, als es rauskam, es mir direkt zu holen. Was nicht so leicht war, denn selbst in Essen, der dann mit mehreren Saturns gesegnet ist, war es komplett ausverkauft. Ich musste dann erst nach Bochum fahren, wo ich dann das Glück hatte, noch eine Special Edition abzugreifen zu können. Wo es allerdings auch nur noch die Ellie-Version gab, nicht mehr die Joel-Version, die ich vorgezogen hätte. Aber egal. Und das Spiel hat mich dann vom Anfang bis zum Ende gefesselt und mit einem Ende zurückgelassen, das mich dann auch wirklich zum Nachdenken angeregt hat. Auch wenn ich gerade schon vielleicht mal habe verlauten lassen, dass ich nicht gerne von Spielen auf kritische Themen hingewiesen werde. Das ist ja was anderes. Das ist ein emotionales Thema, was da aufgegriffen wird, was einen eher beschäftigt und was einen eher zur Reflexion einlädt, weil es tatsächlich auch Themen sind, die einen direkt betreffen. Und das ist nur eine Sache, diese Last of Us Tour, was ja ganz Besonderem macht. Neben der Thematik und der Atmosphäre, die ich schon mehrfach erwähnt habe. Also das ist einfach ein Spiel, was mich sehr, sehr glücklich gemacht hat im letzten Jahr. Und Captain M trauert immer mehr. Das ist genau das, was ich immer wieder höre. Das ist das emotionale Leben, was das Spiel so besonders macht. Und das will ich auch gerne glauben. Ja, wenn ich noch kurz anmerken darf, der Soundtrack ist großartig, ein gitarrenlastiger Ambient-Sound, der dem Spiel nochmal seine eigene Note gibt und grafisch gibt es nichts Vergleichbares auf der letzten Konsolengeneration. Die Spielgrafik ist großartig, die Cutsequenzen sehen aus, also Fotorealismus ist natürlich nicht das richtige Wort, aber man fühlt in jeder Sekunde die Echtheit und die Lebendigkeit der Figuren und auch in Interaktionen und gerade nicht in den Cut-Sequenzen, sondern in den Sequenzen, wo Ellie und Joel nach überstandener Gegnerhorden Bekriegung mehr oder weniger friedlich durch das Ödland von Amerika ziehen und sich einfach nur unterhalten oder Sachen entdecken und ihre persönliche Beziehung so ein bisschen aufleben. Das sind die starken Momente des Spiels, diese ruhigen Momente zwischendurch. Ja. Ja, dem kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich sehe das wirklich genauso. Ich hatte ja schon bei dem Rückblick des letzten Jahres hatte ich ja erwähnt, dass das für mich auch so der Dosenöffner im Grunde genommen war, wieder diese Art von Spiele zu spielen. Ich bin ja eigentlich, wie gesagt, eigentlich eher so in dieser Sportspielszene tätig gewesen, sage ich jetzt mal so. Aber das Spiel hat mich einfach auch total gepackt. Ich muss dazu sagen, ich habe dieses Spiel erst, ich sag mal, 1-2 Monate vor dem Release eigentlich erst bei YouTube entdeckt. Also ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der jeden Monat schaut, was kommt demnächst wieder raus. Bin wirklich nur zufällig bei YouTube auf einen Trailer gestoßen. Und bin ich direkt interessiert gewesen, habe es mir auch direkt geholt. Und wie gesagt, habe es nicht bereut, was für mich in dieses Spiel wirklich auch ausmacht. Ob das jetzt bei anderen Games ähnlich ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber dass man wirklich taktisch vorgehen muss. Also man muss wirklich, es gibt ja verschiedene Gegner, ob es jetzt wirklich Infizierte sind oder Soldaten oder Überlebende, Hunter nennt man, gibt es da auch noch. Klinkers. Genau. Allein schon bei den Infizierten gibt es verschiedene Arten. Die einen können dich zum Beispiel nicht sehen, sondern nur hören. Und dementsprechend musst du natürlich auch aufpassen, wenn mehrere da im Raum sind, dass du die entsprechend leise eliminierst. Oder ablenkst, indem du irgendwelche Gegenstände... Genau, Gegenstände wirfst, genau. Und das Problem ist ja halt auch, du kannst jetzt nicht... das wird der 16-Bit-Maler vielleicht ein bisschen anders sehen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, weil man hat ja nicht unendlich Munition, nicht unendlich Waffen. Dementsprechend muss man mit diesen Ressourcen auch vorsichtig umgehen. Da sollte man taktisch... Also ich hatte teilweise schon Probleme. Ich glaube, bei dir war es nicht unbedingt so. Ja, das Spiel hat mich ganz schnell am Anfang schon dazu getrieben, mit meinen Ressourcen so übervorsichtig zu sein, dass ich am Ende mit allem, was ich hatte, aus allen Rohren feuern konnte. Aber das ist auch eigentlich eine Stärke, weil dieses Spiel schafft es wirklich, dich davon überzeugen, in einer Welt zu sein, in der du auf alles achten musst, alles untersuchen musst, und du untersuchst es auch gerne, weil du genau alles sehen möchtest und jeden Winkel erforschen möchtest, und entsprechend du hast wenig prinzipiell, du kannst auch nicht unendlich viele Ressourcen aufnehmen, du hast eine Obergrenze, aber das Spiel weckt halt in dir zum einen das Gefühl, pass auf, aber auch, wenn man es richtig anstellt, und entsprechend auch variiert mit seinen Ressourcen, kommt man nicht so in die Bredouille, das ist richtig. Aber wie gesagt, man ist ja auch eher geneigt, vorsichtig zu sein, und am Ende hat man dann... War bei mir leider nicht so, dementsprechend. Ich hatte gelesen, dass versucht wurde, den einzelnen Klickern oder Infizierten eine Persönlichkeit zu geben. Also, dass man das Gefühl hat, wenn ich den jetzt töte, töte ich einen Menschen, der dahinter steckt. Ist das bei euch auch so angekommen? Ich bin emotional vermutlich da verrot, stumpf. Also das hat mich schon, also als ich das gelesen habe, hat mich das schon sehr beeindruckt, diesen Ansatz dahinter. Teilweise schon, weil es gibt ja diese verschiedenen Arten von Infizierten, die durchlaufen ja so, so verschiedene Phasen. Ne? Die fangen an mit von Runner über Klicker, und die Runner sind im Grunde genommen diese, die sehen und hören, glaube ich, noch ganz gut, und die sind halt sehr schnell. Und das ist, glaube ich, so der Anfang, wenn man infiziert worden ist. Und dann gehen die, glaube ich, weiter. Irgendwann entwickeln die sich immer weiter, kriegen merkwürdige... Mehr Pilze. Ja, mehr Pilze, genau. Und das sind dann halt diese Klicker, die dann halt nicht mehr wirklich sehen, sondern nur noch hören. Und bei diesen Runnern, die stehen teilweise, da gibt es noch eine Zwischenform, die stehen teilweise in der Ecke und die quälen sich richtig noch. Ja. Weil die sind wirklich noch dabei, sich so, sich, wie sagt man? Zu verwandeln. Ja, genau. Sich im Grunde noch zu verwandeln. Und wenn man dann... Die sehen auch eigentlich noch wie Menschen aus, würde ich sagen. Und deswegen fühlt man im Grunde genommen ein bisschen mit, weil man halt sieht, wie sie sich quälen. Aber ich muss aber auch sagen, das Töten an sich dann jetzt nicht wirklich. Ja, gut, so. Teilweise ist es halt grausam. Ja, das extrem. Ja, auch was. Extrem grausam. Aber du hast nicht das Gefühl, das ist zum Selbstzweck, sondern das spiegelt dann doch mehr ein bisschen den Spirit dieser Welt und auch ja. dieser Umgebung da. Also, ja. Man redet oft von Gewalt, die den halt den Zweck des Spiels quasi erfüllt. Und das finde ich immer ein bisschen komisch, wenn man sowas sagt. Aber ich finde, bei The Last of Us trifft das auf jeden Fall zu, weil das, was du da austeilst und was du da siehst, das ist jetzt nicht so eine Art Mortal Kombat-Schauwert, sondern das ist auch hart, aber das passt einfach genau in den Kanon dieser Spielwelt. Ja. Und nur nochmal, um auf diese Personalisierung der Gegner zurückzukommen, das hatte ich nicht das Gefühl, weil meistens triffst du auf diese Viecher gerade in dunklen Tunneln und Kellern und dann ist es eh hektisch und dann ist es für dich auch wirklich nur noch ein Feind, ein typischer Computergegner, den du halt ausschaltest oder ausweichen musst. Mhm. Wobei man muss aber schon sagen, man trifft ja auch teilweise auf Überlebende, die da geht es ja halt auch darum, dass jeder sich selber irgendwo schützt. Und dann muss man natürlich auch Leute töten, die im Grunde genommen einen ja gar nichts tun wollen, aber weil halt jeder ums Überleben kämpft, musst du halt auch diese normalen Menschen in Anführungszeichen, die wirklich nicht infiziert sind, auch töten. Mhm. Und das teilweise auch wirklich auf sehr grausame Weise, nicht einfach erschießen, sondern dass du den wirklich erwürgst oder die Luft einfach raubst oder das Genick brichst. Und das ist, stellst du die Frage, was dein Held für ein Typ ist, ne? Und ja, genau. Und ja, dann macht das Spiel was. Aber gut, wir wollen auch jetzt nicht zu viel. Ja, okay. Aber ich merke, ich muss dieses Spiel spielen. Ja, das kann ich dir von vornherein sagen. Der weniger auf emotionaler Ebene oder auch auf emotionaler Ebene, aber noch viel mehr auf intellektueller Ebene hat mich mein Spiel des Jahres bewegt. Bioshock Infinite wird ja sicherlich auch der ein oder andere gespielt haben. Es fällt mir ein bisschen schwer, über das Spiel zu reden, ohne auch da zu spoilern, denn es ist eigentlich nur ganz komplett. Also man muss es gespielt haben, um es zu verstehen, in seiner Gänze zu verstehen. Ich kann nur sagen, dass mich persönlich die Spielwelt sehr anmacht. Ich fand die sehr lebendig. Ich fand dieses Element der Kulissen, des Kulissenartigen hat eigentlich nur noch unterstrichen, wie sehr künstlich dieses Columbia ist, dieses eigentlich in seiner Substanz faulige, etwas künstlich erzeugte. Und das hat mich ziemlich beeindruckt. Ich möchte da die Szene nennen mit dem Strand, auf den man kommt. Man muss ja sich vorstellen, Columbia liegt in den Wolken, man schwebt ja dort und dort ist ein Strand mit einem Meer und irgendwann kommt man dann in so einen Raum, wo eine Wasserpumpe ist. Und alles, also das ist einfach nur ein künstliches Produkt ist. Und ich finde den Mut, den das Spiel an den Tag legt, wenn es um gewisse Themen geht wie Rassismus, Patriotismus, Faschismus, Fatalismus und Religion, finde ich erstmal mutig, dass es genannt wird. Das macht nicht jedes Spiel so konsequent auch, aber das ist auch etwas platt. Viel, viel interessanter finde ich da schon die Metaebene, die da so drüber schwebt. Wenn man das Spiel so ein bisschen näher verfolgt, dann geht es da um Schuld und Sühne. Das lese ich da so raus. Um einen Menschen namens Booker DeWitt, der, das wird relativ schnell auch klar, mehr Dreck am Stecken hat, als es am Anfang scheint. Es geht ja erstmal darum, dass er eine gewisse Elizabeth retten muss aus den Fängen des Sektengurus Comstock heißt der Mann. Comstock. Und, Comstock und Comstock, ja, Aussprache. Und das Spiel ist ein Shooter. Der Shooter ist solide. Und da muss ich auch sagen, hätte ich mir sogar ein bisschen weniger Shooter gewünscht, denn in einem Interview von Kevin Levine hatte ich auch noch gelesen, dass er sich am liebsten wünsche, Spiele zu machen, die ohne Gewalt auskommen. Also Kevin Levine, der Macher von Bioshock. Ich möchte noch mal kurz einwerfen, und dass ist Bioshock relativ brutal ist und teilweise auch hätte weniger vertragen können. Ja, also zumindest den Actionanteil oder Gewaltteil drastisch zu reduzieren, aber Spiele würden sich ja schlechter verkaufen, wenn man dies täte. Das hat er offen so zugegeben. Merkwürdig, aber... Ja gut, unsere drei großen Spiele, GTA, Last of Us, natürlich. Und Bioshock, alle FSK 18 Titel und alle auch zu Recht. Also, ja. Naja. Ich finde es halt ein bisschen merkwürdig manchmal, wie das Spiel mit der Geschichte bricht. Denn man ballert ja da wirklich teilweise alles zu Schutt und Asche. Und geht danach unbehelligt weiter. Das ist ja nicht unbedingt glaubwürdig, aber es macht doch Spaß. Das kann ich nicht anders sagen, weil die Shooter-Mechanik einfach funktioniert. Die hat auch schon in den Vorgängern gut funktioniert. Aber die Geschichte, die da erzählt wird, die wird gerade gegen Ende, und das Ende ist ein absoluter Mindfuck. Und ich würde mich gerne nochmal in einer Spoiler-Fraktion, wenn der 16-Bit-Mann oder Spieler auch gespielt hat, nochmal ausführlich darüber... Ja, ich erwarte, dass ich morgen, spätestens Sonntag, dann auch das Ende erreicht habe. Da würde ich mich gerne nochmal wirklich ausführlich unterhalten, weil dann macht es auch Sinn, sich darüber so zu unterhalten. Ansonsten kann ich das Spiel wirklich empfehlen. Sieht toll aus. Hat einen coolen Soundtrack. Das sind alles 80er-Jahre-Titel, die mit so einer Drehorgel verfremdet sind und neu interpretiert wurden. Sehr witzig. Und auch das findet alles, also alles macht Sinn in dieser Welt, das will ich hier nochmal sagen. Am Ende wird, wenn man das Spiel nochmal spielt, wird einem klar, was es eigentlich auf sich hat mit dieser Welt und mit unserer Figur und mit allem und mit seinem eigenen Leben. Man, ja. Ich bin gespannt. Das Spiel verändert Leben. Ich bin höchst gespannt. Höchst gespannt. Ja, das war mein erster Top in diesem Jahr. Sibo, hast du noch irgendwas? Nee, meine zwei Tops wurden dort genannt. Ja, was heißt Top? Ist auch vielleicht nicht unbedingt ein Phänomen, was das Jahr 2013 im Speziellen betrifft. Nur wollte ich nur noch mal erwähnen, dass ich es wirklich positiv finde, dass das Retro-Revival nach wie vor anhält. Dass gerade unsere Generation an Videospielern sich auch noch stärker auf ihre Wurzeln besinnt und dass Formate wie zum Beispiel der Angry Video Game Nerd, aber auch viele, viele, ich möchte nicht sagen Plagiate, aber inspirierte Leute, die das Format auch fortführen, sich dem Thema mit dem vollen Herzblut widmen und für große Unterhaltung sorgen. Zum einen, zum anderen aber auch natürlich in der Videospielbranche selbst, das ein Thema ist. Viele, viele Indie-Spiele beziehen sich auf 8-Bit-Vergangenheiten, zum Teil auf C64-Rückblicke. Große Firmen bringen Remakes ihrer alten Spiele raus. Capcom nicht zuletzt ganz groß mit den neuen Mega Man-Teilen, aber auch dem aktuellen DuckTales-Remake. Ein Trend, den ich absolut positiv befinde und der auch entsprechend natürlich seine Abnehmer findet. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht und was als nächstes eventuell dann mal wieder veröffentlicht wird. Gerade die großen Firmen haben ja noch einiges vor, und auch wenn es nicht wirklich Retro ist, aber nach wie vor hoffe ich und wie viele andere auch noch auf ein zeitgemäßes Remake von Final Fantasy VII. Aber lassen wir uns da mal überraschen. Ja, so viel dazu. Eines meiner Flops war auf jeden Fall das Spiegel E-Book Spielemacher. Das habe ich ja auch schon auf der Cowabunga Play-Seite empfohlen. Flops oder Tops? Habe ich jetzt gesagt Flops? Ja. Was Flops? Sorry, ich meinte natürlich Tops. Meine Flops empfehle ich selten. Ja, eines der Tops war das E-Book von Spiegel, die Spielemacher, in dem es viele Interviews gab von Game-Designern, unter anderem das eben genannte Interview von Bioshock-Macher Kevin Levine. Peter Molyneux gibt da auch sein Bestes. Wir kennen ihn alle von Black and White und Populous. Sid Meier, Civilization, Den Hauser von GTA. Interessant, was dieser Mensch sagt zur Gewalt, die in GTA gezeigt wird, denn er sieht das ein bisschen anders als die meisten, glaube ich. Mhm. Weil die Gewalt cineastisch gezeigt wird, kann es gar keine Gewalt in dem Sinne sein, die Gewalt realistisch abbildet. Da äußert er sich ein bisschen dazu, und das klingt auch alles ganz nett. Ist interessant, wie Leute das anders sehen. Und mein absoluter Top-Favorit, Mass Effect-Macher Greg Seschuk ist auch dabei. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dann tut es mir sehr leid. Es wird hier deutlich, wie unterschiedlich Menschen Spiele machen. Das fand ich so beeindruckend an dem Buch. ja, wie ein Kevin DeVine mit seiner narrativen Ebene, die GTA-Macher mit offener Spielwelt, Sid Meier, der eher ein Mathematiker ist als ein Game-Designer, aber trotzdem diese Vision von einer großen Zeitdimension hat über Epochen. Also das ist schon beeindruckend. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man ein bisschen mehr über die Spiele und deren Väter quasi erfahren möchte, dann guckt euch das an, wenn ihr es noch nicht getan habt. 3 € kostet es, sind ungefähr 65 Seiten. Ja, stolzer Preis für ein E-Book, aber es lohnt sich wirklich. Jo. Du bist durch? Tops waren für mich persönlich rar gesät. Die wirklichen Tops, die will ja damit nicht sagen, dass ich die ganze Zeit mit einem frustrierten Hassgesicht durch die Gegend gelaufen bin und alles abgehatet habe, was da ankam. Aber tatsächlich waren die Aufreger dann doch stärker zu benennen, für mich zumindest im letzten Jahr. Okay. Ja. Da können wir gleich zukommen. Ich habe nämlich noch einen Top. Bitte. Ja. Und zwar wollte ich nur mal erwähnen, dass ich es ganz toll fand, viele Reihen nachzuholen, Spielereien in diesem Jahr, die schon älter sind. Ich habe ja eigentlich, werde ja alle Spiele in meinem persönlichen Jahresrückblick nochmal auf die Seite posten sozusagen, aber ich möchte nur erwähnen, die Darksiders-Reihe, die Portal-Reihe und die Bioshock-Reihe 1, 2 und natürlich eben erwähnt Teil 3. Das, finde ich, sollte man nicht vergessen, auch mal älteren Spielen eine Chance zu geben. Ja, aber mehr möchte ich da auch so gar nicht sagen. Jetzt kommen wir zu den Flops. Ja, wie gesagt, meine Flops sind auch mehr persönlicher Natur, logischerweise. Und bei manchen Flops, da bin auch vielleicht ich der Flop, weil ich mich einfach entsprechend nicht auf gewisse Sachen einstellen kann. Das gebe ich auch offen zu, aber nichtsdestotrotz ärgert einen das ja. Und damit fange ich mal mit einem ganz speziellen Flop für mich an, und der wäre Skyrim. Skyrim? Meine Güte. Ja. Das haut mich jetzt um. Skyrim, vielleicht eins der besten Titel, die im Jahr 2012 ever veröffentlicht worden sind. Als großer Fan der Fallout-Reihe hatte ich vorher noch keinen Elder Scrolls-Titel gespielt. Mich aber dann nach den überschwänglichen Rezensionen tierisch gefreut auf Skyrim. Ich hatte mir das Spiel zugelegt. Zu einer Zeit, ich war gerade umgezogen, hatte mir ein Spielezimmer eingerichtet und auch noch entsprechend Urlaub. Und dann dachte ich mir, gut, was kann ich machen, hole mir ein neues Spiel. Und ich weiß nicht, was daran so lustig ist an dieser Anekdote. Ich eigentlich auch nicht, aber ein Spielezimmer. Ja, so nennt man das doch, oder? Ja, okay. Wie nennst du das denn? Ich habe sowas, ein Büro. Arbeitszimmer. Und in diesem Arbeitszimmer mit angeschlossenen Videospielkonsolen wollte ich dann meinen Urlaub verbringen, zumindest die Woche, die ich nichts zu tun hatte. Aber mich hat nichts dazu gezogen, Skyrim zu starten. Und ja, irgendwann im Laufe des Jahres habe ich es dann doch getan und angefangen. Und es war gut und hat Spaß gemacht. Und ich habe nach ca. 4-5 Stunden aufgehört und bis zum heutigen Tage nicht weitergespielt. Und wenn ich dann jetzt sitze, einsam in diesem Spielezimmer und nicht weiß, was ich spielen möchte, dann hole ich doch eher wieder etwas anderes raus, was schon tausendmal gespielt worden ist, als ein Skyrim. Und das ärgert mich im höchsten Maße. Wobei ich dieses Spiel durchaus gut finde, in allen Belangen. Und trotzdem ärgert es mich, dass es mich nicht fesselt, nicht zieht und mich nicht dazu bewegt, es endlich auch weiterzuspielen. Weil ich wette, ich könnte viele, viele schöne Stunden mit dem Spiel verbringen, aber es muss doch eine Erklärung geben. Es gibt keine, und darum bin Skyrim in Kombination mit meiner Unlust einer meiner größten Flops des Jahres 2013. Sehr schade. Ja. Mein Beileid. Danke. Ja, ich habe einen Flop. Ich nenne es mal Fehlinvestitionen bei Early Alpha Access Spielen. Und da sind zwei Spiele exemplarisch. Zum einen das von mir so gehasste Cube World. Dieses Rotzspiel. Dieses nicht mehr voranschreitende Etwas. Voxel Minecraft RPG. Ihr habt das letzte Mal gesehen kurz. Da habe ich es dem Hock gezeigt. Ein Spiel, wo du ein Tier spielst. Ein Krötenwesen mit dem Schwert. Meine Güte. Ich weiß nicht, dieses Balancing. Du kommst in diese Welt und du brauchst 300 Stunden, um Hasen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber klein zu bekommen. und meist töten sie dich dann. Und es geht einfach nicht weiter und dieses Spiel wird einfach nicht geupdatet. Und ich habe dafür Geld bezahlt. Nicht gerade wenig. Tja. Ja, und der zweite ist Starforge. Auch wieder Minecraft Sci-Fi-Shooter. Das ist so grottig. Ich habe gedacht, ich könnte diesen Planeten erforschen und da craften und aber ich kriege noch nicht mal einen Klotz gebaut. Ja. Und es geht nicht weiter. Auch das ist ja ein bisschen analog zu der Geschichte, die ich gerade erwähnte, dass man als Spieler heutzutage für fertige Produkte dann doch prinzipiell nur ein Beta-Tester ist und abgezockt wird und im Endeffekt dann nachher noch nachgepatcht wird. Man ist quasi ein bezahlt für eine Dienstleistung, die man dem Unternehmen erbringt, indem man es testet und anstatt selbst bezahlt zu werden als Beta-Tester, um auf gewisse Fehler hinzuweisen. Das ist absurd und ein höchst freches, fast schon kriminelles Verhalten der Publisher. Ich möchte jetzt, vielleicht, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gespielt, vielleicht hat sich ja tatsächlich was getan, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, aber die Masse an solchen Spielen ist ja wirklich enorm. Jeder Popel geht über das Kickstarter oder veröffentlicht irgendwelche Early blablabla Visionen und ja, ich bin jetzt viel vorsichtiger, was das angeht. Scheiße. Danke. Ich, bei mir geht's schnell. Ich habe keine Flops, da ich auch nicht wirklich viel gespielt habe im letzten Jahr. Ich habe ja eigentlich mich im Grunde genommen nur mit diesen zwei eben genannten großen Titeln GTA und The Last of Us beschäftigt und mehr Zeit war da im letzten Jahr leider nicht und deswegen gibt es bei mir keine Flops. Das ist doch mal sehr schön. Auch gut. Genau. Ja. Das wäre auch was für deine Top-Liste. Keine Flops. Keine Flops. Ja, genau. Sehr gut. Ja, leider bin ich nicht ganz so verschont von weiteren Flops. Der nächste Flop ist auch wieder ein bisschen mehr persönlichkeitsbezogen bei mir. Und zwar firmiert er unter dem Überschrift Ego-Shooter. Und meiner Nicht-Kompatibilität zu diesen. Wie schon erwähnt, spiele ich gerade auch Bioshock Infinite auf dein Anraten hin. Und da muss ich zumindest gestehen, dass mich das im Gegensatz zu allen anderen Shootern in den letzten Jahren bewegt, weiterzuspielen. Und das, lieber Hörer, will schon was heißen. Das heißt in der Tat was. Und ich bin auch gespannt auf das Finale. Nur habe ich viele, viele Shooter auch zu Hause und gespielt in den letzten Jahren. Und auch kein, auch nur Halbende. Sicherlich nicht die besten, aber als Beispiel habe ich zu Hause stehen 4-1, 4-2 Borderlands, Duke Nukem, was sicherlich eine Gurke ist, Alien vs. Predator, das sind die, die mir jetzt auf dem Stegreif einfallen, sicherlich noch ein paar mehr dabei, aber keinen einzigen habe ich weitergespielt als das Eröffnungsszenario und vielleicht eine Mission oder zwei weiter. Ich weiß nicht, woran es liegt, ich würde es vielleicht auf dem PC eher spielen, weil ich einfach die Joypad-Steuerung umständlich finde bei solchen Spielen. Aber sowas ist für mich dann doch mehr so ein Multiplayer-LAN-Ding. Und es sei denn, es hat wirklich eine außergewöhnliche Story, wie jetzt bei Bioshock, dann reizt einen das doch mehr. Aber allein das Genre an sich, das lässt mich kalt und es ärgert mich, weil ich, glaube ich, auch nicht nur bei Bioshock läuft es, aber ich wette, es gibt noch andere Perlen in diesem Genre, die ich verpasse, weil ich einfach mich nicht dazu bewegen kann, weiter bei diesem Teilen am Ball zu bleiben. Auch hier nochmal schade. Ja. Ich mache weiter mit schlechten Lizenz, Filmversoftungen oder schlechten Spielen im Allgemeinen. Allen voran das Dead Space 3 Spiel, wobei ich wirklich sagen muss, die Erwartungshaltung war hoch. Und konnte ich eigentlich nur enttäuscht werden. Ich habe natürlich im Vorfeld gehört, ja, Dead Space wird jetzt actionlastiger, weniger Horror, mehr Geballer. Und ja, es ist einfach kein Dead Space mehr. Es ist schrecklich. Man arbeitet sich von einer Gegnerwelle zur nächsten, ballert sich dumm und dusselig. Die Menschen, die da auftreten, gegen die man kämpft, die sprengen die ganze Atmosphäre. Das passt überhaupt nicht, in keinster Weise. Ich habe es 3 Stunden gespielt und dann habe ich es wieder von der Platte geschmissen. Und da war ich wirklich wütend und angepisst. Schade, wobei man ja auch erkennen konnte, schon damals bei Dead Space 2, in welche Richtung sich das entwickelt. für viele war das ja schon ein Grund, die Reihe nicht mehr weiterzuspielen. Was ich persönlich nicht finde, ich fand Dead Space 2 war eine gelungene Mischung. Der Horror entstand hauptsächlich aus Schockmomenten, den berühmt-berüchtigten Jumpscares, aber nichtsdestotrotz hatte das immer noch eine super Atmosphäre und ich habe Teil 3 noch nicht gespielt, ich werde mir aber auch noch zulegen, definitiv. Inzwischen ja auch für einen schmalen Kurs zu erhalten. Ich habe für den Gott 1 Euro bezahlt im Bundle und das war noch zu viel. Ja, das ist die richtige Einstellung. Richtig. Ja, deswegen, also ich lasse es auf mich zukommen, aber ich kann verstehen, dass man enttäuscht ist und sich der Resident Evil Effekt da einschleicht. Ja. Ja, ähnlich verhält es sich bei mir, ja gut, nicht ganz ähnlich. Aufmerksame Zuhörer haben es vielleicht mitbekommen, dass ich öfter mal einen etwas negativen Kommentar zur Batman-Reihe fallen lasse. Ich mache das ja nicht, weil ich mich wichtig tun möchte oder sonst wie vortun. Wenn ihr meint, dass der McMalo, der 16-Bit-Malo sich hier wichtig tun möchte, bitte in die Comments. Ja, es ist halt so, ich würde es gerne spielen. Ich habe Batman Arkham City auch selbst zu Hause auch angespielt und es hat mich, ich bin nochmal kurz zur Anmerkung, großer Comic- und auch Batman-Fan, aber dieses Spiel hat mich in keinster Weise gefesselt. Ich habe mich so gefreut, als ich vom ersten Arkham Asylum-Spiel gehört habe und auch von meinen Freunden hörte, wie klasse das doch ist. Und als ich dann die Chance hatte, den zweiten Teil zu bekommen für eine schmale Mark, da dachte ich mir, alles klar. Ja, gesagt, getan und angespielt und ich weiß nicht warum, aber diese Mischung aus dieser Pseudo-Open World und dieses nervige, investigative Detektiv-Dingens, der so hoch gelobte Kampfsystem, was ja auch nur ein Button-Masher ist, also entweder bin ich einfach, mache ich es falsch oder ich weiß es nicht. Ich bin einfach nicht der richtige, die Zielkundschaft für dieses Spiel. Ich weiß es nicht, ich wäre es gerne, weil mich das Thema mit allem drum und dran reizt. Also nochmal Flop an mich selbst, weil ich es nicht schaffe, mich für Batman und die Batman-Spiele, die neuen, zu begeistern. Ich habe ja gesagt, du solltest mit Arkham Asylum angefangen haben. Dann wäre alles anders gewesen. Ach. Ja, jetzt noch eine kleine persönliche Geschichte, persönlicher Flop, den ich erleben musste. Ich bin Anfang des Jahres in ein großes Elektronikgeschäft in meiner Stadt gegangen und wollte mir einen Wireless Xbox Controller kaufen. Dort angekommen habe ich den Verkäufer gefragt, wo denn ein solches Gerät ist und er meinte, diese Geräte werden nicht mehr hergestellt. Das fand ich merkwürdig. Daraufhin bin ich in ein etwas kleineres, spezielles Videogeschäft gegangen, was aber auch in Kettenform häufig vertreten ist und habe dort nach einem Controller gefragt und der Mensch dahinter hatte mir auch ausgehändigt und ich fragte ihn, ist dieser Xbox-Controller denn auch mit einem PC kompatibel? Und er sagte ja. Ich gehe nach Hause, freue mich auf meinen kabellosen Xbox-Controller, schließe ihn an und sehe, muss erkennen, dass es für einen Xbox ist und nicht für einen PC. Bin ich wieder zurück und dann gab es da noch einen kleinen, hätte ich das Geld schon fast nicht mehr zurückbekommen, weil sie meinten, ja, das kann gar nicht sein, der ist, ja, hab's dann aber trotzdem und bin dann in ein anderes Geschäft gegangen, wo ich dann ohne weiteres einen Xbox-Controller bekommen habe. Aber da fragt man sich wirklich, Was ist los mit euch, ey? Lustig ist, ich kann diese Geschichte 1:1 wiedergeben und tausche aus Anfang des Jahres mit Ende des Jahres. Als ich Ende des Jahres in den Saturn ging und mir einen Xbox-Controller kaufte, der sich, wie er sich herausstellte, für die Xbox auch nur war, nicht für den Computer, dann mir im Saturn einen weiteren kaufen wollte, wo mir dann gesagt wurde, ja, die gibt es so nicht mehr, vielleicht mal bei den Computerspielen versuchen, wo dann wirklich noch einer stand, der für den PC geeignet war. Und ich im Anschluss wieder ein Problem hatte, meinen Xbox-Controller umzutauschen, weil ich ihn ja schon ausgepackt hatte. Und man da ja angeblich keine Rücknahme mehr erstattet bekommt. Vollkommener Quatsch, aber auch da bekam ich dann das Geld zurück. Aber es ist interessant, es ist anscheinend wirklich nicht so einfach, sich einen Xbox-Controller für den PC jetzt anzuschaffen. Tja, traurig. Ja, kompliziert. Aber zumindest ist es der Halterand, dass ich keine weiteren Flops mehr habe. Ja, davon kann ich leider nicht ganz reden. Ich möchte noch kurz anmerken, das auch mehr aus persönlicher Präferenz. Ich bin durchaus ein geneigter und auch großer YouTube-Kanalverfolger. Ich habe viele YouTube-Channel abonniert von Personen, die sich auf verschiedenste Art und Weisen mit Videospielen aktuell und auch Retro auseinandersetzen. Nur diese ganze Szene hat im Augenblick einen heftigen Einschnitt zu erleben, da YouTube ein neues Copyright-System eingeführt hat. Und dieses Copyright-System gestattet halt Mitgliedern und auch Besitzern verschiedener Rechte, bestimmte Videos zu flaggen, gewisse Bereiche halt zu kennzeichnen und zu sagen, dieser Abschnitt gehört mir und der Besitzer oder der Poster des Videos hat kein Recht darauf, diese Video hochzuladen. Was im krassen Widersatz zu dem Fair-Use-Gesetz steht, was in Amerika gehandhabt wird, zu Comedy- und Satire-Zwecken und auch zu Review-Zwecken ist es möglich, bis zu 10 Minuten eines Filmes oder sonstigen Materials zu verwenden. Und gerade bei Videospielen ist diese Rechtslage sowieso recht schwammig. Nur ist es so, dass bei YouTube dieses Gesetz anscheinend nicht gilt und entsprechend werden viele, viele Videos vom Markt genommen und die dies nicht genommen werden. Und das ist das Ärgerliche. Viele dieser etwas größeren YouTuber verdienen damit ja auch ihren Lebensunterhalt. Und hat jemand ein Video von einem Song, 17 Sekunden, sagen wir mal, drin und das Review geht eine halbe Stunde, dann hat trotzdem diese gefleckte Person mit seinen 17 Sekunden Anrecht auf die kompletten Einnahmen des Videos, was die Person hochgeladen hat. Das heißt, von den 30 Minuten gehören 17 Sekunden einer anderen Person, die in einem Nebensketch eingebaut worden ist, und der bekommt die kompletten Einnahmen der restlichen 29 Minuten und 47 Sekunden. Das ist im höchsten Maße unfair und auch grenzt an Illegalität. Und auch viele Publisher, Videospielhersteller wollen das gar nicht, weil jede Kritik ja auch Werbung für sie darstellt. Nur das ist mit dem kaputten und auch für Hater, sag ich jetzt mal, und auch Trolle geschaffenen System nicht vereinbar bei YouTube. Und da muss was passieren, weil sonst wirklich viel, viel an Informationen, an Unterhaltung auch wegbricht, weil das auch für YouTube mittelfristig ein Problem werden könnte, weil da könnte sich eine negative Welle entwickeln. Ebenso verhält es sich ja mit dieser Kontrollinstanz, die demnächst einschreiten soll. Das heißt, Videos brauchen jetzt viel, viel länger, um hochgeladen zu werden. Also sonst war es ja so, wirklich nach 10 Minuten war das Video ab. Jetzt kann das sich schon mal wird es gestreckt auf 2-3 Tage oder so. Und das ist natürlich für Leute, die mit Aktualität arbeiten, ein Desaster. Das geht auch nicht. Also ich weiß nicht, was die sich dabei denken, bei so einem Quatsch. Nicht nur das, selbst ungerechtfertigte gesperrte Videos brauchen teilweise mehrere Tage, um wieder entsperrt zu werden. Und diese Tage, die fehlen dann auch an Klickzahlen und am generellen Katalog des Kanals. Ja. Sehr ärgerlich, kann ich mir gut vorstellen. Und selbst als, oder gerade auch als Konsument ist es ja traurig, weil man... Gerade als angehende YouTuber. Ne? Ja. Das ist natürlich schon jetzt schon ein harter Schlag für uns. Richtig. Da werde ich wohl meine Videos nie sehen, meine stark geforderten Videos. Ja, wo ich gerade wieder Steffos liebliche Stimme vernehme. Ein weiterer Flop für mich im letzten Jahr und auch eigentlich immer ist das sogenannte Mobile Gaming. Das Spielangebot auf Tablets und Smartphones und meinetwegen auch die Browser-Games, die teilweise wirklich zeitfressende Spiele anbieten mit simpelsten Anforderungen, aber mit einem gewissen Suchtpotenzial, da es ja darum geht, gewisse Statistiken besser zu machen und die locken durch geringe oder auch keine Preise, aber sich im Endeffekt finanzieren durch absurde Forderungen für das Spiel an sich. Wenn man als Nicht-Premium-Mitglied gewisse Spiele spielt, dann macht man das wirklich nur als Zeitverschwendung, hat aber keine Chance, im Spiel voranzukommen. Wenn man das denn möchte, wird man in vielen, vielen Spielen viel, viel Geld los, weil man Zeitpuffer sich erkaufen kann oder Rohstoffe sich erkaufen kann und das ist ein Trend, den ich absolut grauenhaft finde, dass ich für Produkte, die wirklich in der Produktion und auch in der Betreibung einen Witz an Ressourcen verschwenden. Und ich zahle da monatlich Preise, die selbst bei einem überteuerten World of Warcraft schon lachhaft wären. Ja. Das ist absurd und ich hoffe, das wird auch weiterhin ein Klotz am Bein der ganzen mobilen Szene bleiben, die das ganze Ding davon abhält, uns Konsolen-Junkies das Wasser abzugraben. Core-Gamer. Ganz genau, also damit kann ich mich in keinster Weise arrangieren und ich habe bisher auch nicht ein Spiel gefunden, was mich irgendwie in irgendeiner Weise am Handy fesseln würde, außer in ruhigen Minuten während einer langweiligen Zugfahrt. Ansonsten ist das wirklich nichts, was mich in irgendeiner Weise anspricht. Das für mich ein Flop. Ein Flop, auch die ursprüngliche Präsentation der Xbox One mit den Ankündigungen, die Microsoft damals machte und dann aber auch recht schnell wieder zurückzog, wie zum Beispiel, dass Gebrauchtspiele nicht toleriert werden und auch den Online-Zwang, den man den Spielern auferlegen wollte. Absolute No-Gos, die in einer Welle der Entrüstung Microsoft entgegenschlugen und aus Angst vor Verkaufszahlen dann wild zurückgerudert worden ist. Sicherlich in gewisser Art und Weise vertretbar, dass Microsoft ein Interesse daran hat, das den Gebrauchsspielemarkt einzudämmen. Aber wenn es schon so weit ist, dass dieser Faktor entscheidend ist wirtschaftlich für einen Konzern wie Microsoft, dann muss man sich vielleicht doch ein wenig mehr Sorgen machen um das stationäre Gaming als bisher angenommen. Aber wie gesagt, im Augenblick scheint ja noch alles beim Alten und beim Guten zu sein. Ja, und zu guter Letzt habe ich, was ich gerade schon andeutete beim Jahresrückblick, EA mit seinen FIFA- und Fußballmanagereien und dem Fiasko, das da Jahr für Jahr veranstaltet worden ist, und trotzdem kaufen die Leute wie bekloppt, auch ich zum Teil, diese Spiele. Es ist einfach nur ein Ärgernis und ich habe gerade schon das meiste schon dazu gesagt, ich kann es nur nochmal unterstreichen. Die FIFA-Reihe verüberflüssigt sich Jahr für Jahr aufs Neue und der Fußballmanager ist daran jetzt schon zugrunde gegangen, anstatt dass man bei FIFA vielleicht mal mehr auf die Qualität setzt, vielleicht ein Jahr aussetzt und dann wirklich nur ein Datenupdate als meinetwegen auch kostenpflichtigen Download zur Verfügung stellt, bringt man das Spiel raus zum Kostenpreis oder zum Festpreis von 60 Euro und es wird wieder gekauft. Und ich hoffe einfach, dass die Leute daraus lernen und es einfach nicht unterstützen. Ja, aber dazu ist es halt, wie gesagt, es ist Fußball und es macht Spaß und wenn ich brauche die neuen Daten und meine Spieler wechseln und man möchte ja auch dann bei der Online-Community entsprechend wieder den großen die große Anzahl an Spieler haben. Also geht man jedes Mal mit, aber... Gibt es da keine Mods, die das irgendwie aktualisieren? Nicht, dass ich davon wüsste und nicht an der Playstation. Ja, und deswegen wird das wohl weiterhin so laufen. Tja, bis... Ich weiß es nicht. Ja, das waren soweit meine Flops für das letzte Jahr. So, nachdem wir uns jetzt lange in der Vergangenheit aufgehalten haben, wollen wir einen kleinen Spaziergang in die Zukunft machen. Was bietet uns das Jahr 2014? Stibo, auf was freust du dich denn? Jo. Also ich habe mich auf die Neuerscheinung für die PlayStation 4 konzentriert. Ich habe die Konsole noch nicht. Werde sie mir aber in den nächsten Monaten zulegen. Das Problem bei mir, weswegen ich sie mir noch nicht geholt habe bisher, erstmal sind sie auch alle ausverkauft, aber auch beim, wie sagt man, Launch Day? Ja, ja. Oder wie auch immer. Ich hatte sie mir auch nicht vorbestellt, weil einfach die Titel, die rausgekommen sind, haben mich eigentlich noch gar nicht interessiert. Deswegen habe ich jetzt mal geschaut, was kommt so in den nächsten Monaten raus und was interessiert mich. Und aus aktuellem Anlass, da ich mir den ersten Infamous-Teil letztes Jahr runtergeladen habe und den jetzt auch durchgespielt habe, ist das natürlich vielleicht schon ein Grund zu sagen, dass das wäre so der Zeitpunkt, weil es kommt jetzt ein neuer Teil, nämlich Infamous Second Son. Ich habe mir da mal einen Trailer angeguckt, das sah wirklich sehr gut aus. Jetzt habe ich natürlich einen krassen Gegensatz, weil ich habe, wie gesagt, den ersten Infamous-Teil jetzt gespielt, der war ja, glaube ich, aus 2008 oder 2009. Der war grafisch natürlich noch nicht so gut und auch von den Bewegungen sehr ruckelig. Und wenn man da jetzt einen krassen Gegensatz zu diesem ganz neuen Infamous teilnimmt, ist das natürlich wie Tag und Nacht ein Unterschied. Also von daher, soweit ich weiß, kommt Infamous Second Son, soll irgendwo jetzt im März, glaube ich, rauskommen. Und das wäre auch, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, sich Gedanken zu machen, ob man sich dann die PlayStation 4 holt. Ja, von daher wird das für mich einer der ersten Spiele-Highlights wohl auch werden. Jo. Ja, dann drehe ich mal nahtlos in diese Runde mit ein, und zwar mit meinem Spiel für 2014, auf das ich mich freue. Weiß ich nicht, ob ich es mir holen werde, kann ich auch noch nicht mehr wirklich sagen. Nur super interessant fand ich das Konzept, und zwar Rust, ein Indie-Spiel, mehr oder weniger, ja nein, doch durchaus, durchaus, für den PC, und man spielt in einer Ego-Perspektive eine Art Urmenschen, sag ich mal, und man im Laufe des Spieles wertet man halt, man beginnt mit einem Stein und mit diesem Stein fängt man halt an, Rohstoffe zu sammeln, um sich eine Hütte zu bauen, um sich entsprechend selber auszustatten, um Werkzeuge zu bauen, um Kleidung zu erschaffen. Man ist nackt am Anfang des Spiels und das soll ja auch nicht so bleiben. Und ja, man ist halt mit der persönlichen Entwicklung beschäftigt. Nur man ist halt nicht alleine, man teilt sich diese Welt mit vielen, vielen anderen Online-Mitspielern, die halt in Echtzeit auch beschäftigt sind. Und auch das ganze Spiel findet in Echtzeit statt. Das heißt, wenn man schläft, ist man in einer Schlafphase, aber trotzdem für andere Spieler auf der Welt entdeckbar. Und auch der eigene Unterschlupf, in dem man sich befindet, kann angegriffen werden, was dann zur Überlegung führt, ob man halt den Kampf aufnimmt, abwartet, bis der Angriff vorüber ist oder flüchtet, was wirklich die Urinstinkte auch weckt und was auch zu solchen absurden Momenten führt, wie man, wie wenn man nackt mit einem Stein durch die an einem Baumstumpf klopft, um Holz zu gewinnen und auf einmal hinter einem ein Jäger mit einem Sturmgewehr auftaucht und einen dazu zwingt, einem die Rohstoffe abzudrücken, weil man halt einfach von der Evolution her noch nicht so weit ist. Also eine Art Mini-Civilization reduziert auf das eigene Ich mit den berühmten Schlagwörtern Open World und Crafting und wie gesagt, recht interessant. Ob das im Endeffekt dann auch nur ein stumpfes Klopperspiel wird, weil die Leute sich nur noch durch die Gegend jagen, wie es bei GTA Online auch oft der Fall war, auf der Jagd nach schnellen Rohstoffen, oder ob das tatsächlich eine interaktive Welt wird mit Blick und Prämisse auf Evolution, wird sich zeigen. Nur vom Grundsatz her, von der Theorie her, finde ich das hochinteressant. Ja, mal sehen, ob es jemals fertig wird. Ich bin da ja vorsichtig geworden. Ja, ich, der ja eigentlich so ein Faible für Indie-Games hab, fange gleich mal mit einem großen, riesen AAA-Titel an. The Witcher 3 Wild Hunt wird eines der geilsten Spiele, um es mal so ganz umgangssprachlich zu sagen, dieses Jahres. Es wird ein Open-World-Rollenspiel, 30 Mal größer als der Vorgänger Witcher 2, was jetzt auch nicht gerade klein war. Eine fantastische Spielwelt, eine super großartige Grafik. Das, was man gesehen hat, hat mich wirklich umgehauen. Man kann jetzt sogar auf einem Schiff reisen über den Ozean. Und was will man mehr? Und Geralt ist eh eine coole Sau. Ja, man hat noch nicht viel erfahren über das, oder kann noch nicht viel erfahren über das Spiel, wie es jetzt inhaltlich so aussehen wird. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass uns das alle weghauen wird. Und ja, das könnte auch der Grund sein, warum ich mir dann die PlayStation 4 kaufe, in der Tat. Jo. Ja, mein zweiter Titel, ich sehe, glaube ich, gerade bei Captain M steht dieser Titel auch auf seinem Zettel. Mhm. Wenn ich das richtig erkenne, Watch Dogs. Jawohl. Jo. Ja, streich das mal gar nicht so durch, weil ich habe mir nur auch einen Trailer angeguckt. Vielleicht kannst du da sogar mehr zu sagen. Also soweit ich das jetzt ja verstanden habe, und das finde ich sehr, sehr cool, dieses Thema, das ist jetzt, habe ich es ja schon ein paar Mal erwähnt, Smartphones, das ist ja wohl auch das große Thema da, dass er sich im Grunde genommen mit seinem, also er hackt sich ja in dieses zentrale Überwachungssystem ein und kann mit Hilfe seines Smartphones, kann er im Grunde genommen sogar Leute analysieren und schauen, wie deren Finanzsituation ist, ob da demnächst irgendwo auch eine Scheidung oder dergleichen anliegt. Und dieser Typ plant dadurch dann auch seine Überfälle und so weiter und kann, wie gesagt, anhand seines Smartphones, glaube ich, immer erkennen, wo ist was zu holen, wo kann ich was demnächst klauen. Und das an sich, finde ich, habe ich so in dieser Form jetzt so noch gar nicht irgendwo gesehen, finde ich eine total coole Story. Und so wie ich das in den Trailern gesehen habe, ich hatte erst gedacht, vielleicht ist das eher so, ja, wie soll man sagen, so ein Anti-Held, also der wirklich nichts auf Reihe kriegt, aber der scheint wohl auch teilweise sehr brutal ranzugehen, was ich so gesehen habe. Und das ist im Grunde genommen so eine Art GTA auch wieder, Open World, es spielt in Chicago, soweit ich weiß, und hat so von der Art des Spiels her, wie man den Charakter bewegt, ist das wohl so schon sehr GTA-like. Ja, es hat sogar mehr Parallelen mit der Assassin's Creed-Reihe. Okay. Ist auch von Ubisoft und ich bin mal gespannt. Das ist ja eigentlich schon letztes Jahr hätte es erscheinen sollen. Mhm. Die haben den Release verlegt, warum auch immer. Kann positiv sein, kann negativ sein. Ich sehe das eigentlich eher positiv, weil, wie gesagt, sonst haben wir wieder so die Problematik, ich sage nur EA, wo dann Spiele rauskommen, die überhaupt nicht, die dann teilweise gar nicht so richtig funktionieren. Das kommt aber auch für die PlayStation 3 raus, wenn ich das richtig gesehen habe. Nein, nicht? Das ist ein Next-Gen-Titel. Okay, dann habe ich das irgendwie falsch gesehen. Der hat aber auch, der wird noch für die 3 rauskommen. Ich meine, ich hätte es aber, oder ich vertue mich jetzt, also in Famous war ich mir eigentlich sicher, dass es also nur für die... Bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein Next-Gen-Ding ist und ein PC. Wie auch immer, auf jeden Fall ist das, klang das wirklich sehr, sehr, sehr interessant und das wäre auf jeden Fall ein Spiel, was ich, also das will ich, bei Infamous muss ich sagen, zweifle ich noch so ein bisschen, aber bei Watch Dogs ist, das ist mir klar, das Ding, das muss ich mir unbedingt holen. Das Fall. Wird auch gut. Hoffen wir es. Ja, wenn wir die Open World gefüllt bekommen, dann... Ja, vor allen Dingen das Coole ist auch wirklich, um das vielleicht noch so nebenbei, da es ja wirklich ein Chicago-Spiel und ich da sogar schon mal war, bin ich mal echt gespannt, was man... Na, kommt es doch? Wo? In der Mitte. Gibt's doch. Doch, ich meine, ich hätte es nämlich heute auch noch gesehen. Schon mal gelesen. Ja, die bringen das doch für die 3 auch noch raus. Schmettern nochmal alle Konsolen damit ab. Okay, das hätte ich jetzt wirklich, wirklich nicht gedacht. Von daher kannst du dir ja sogar vielleicht auch erst die PlayStation 3 holen. Nein, wenn, hole ich mir für PC. Okay. Habe ich auch schon im Keystore gesehen. Für 25 Euro, wenn ich es mir vorbestelle. Ja, 68 Euro. Ja, wunderbar. Ja, guck. Ja, können wir gespannt sein, denke ich. Ja, ich nehme einfach mal den Open-World-Ball wieder auf und verknüpfe das nochmal ein wenig mit einem meiner Lieblingsthemen, nämlich Herr der Ringe. Es ist ein Spiel, das seine Schatten vorauswirft, und zwar wirft es die genauer gesagt über Mordor oder von Mordor aus kommen, denn das Spiel heißt Herr der Ringe Mordors Schatten. Und in diesem Spiel? Mittelerde Mordors Schatten. Ja. Wir wollen mal nicht päpstlicher sein. Doch. Ja. Also Mittelerde, Mordor, Schatten. Und das Spiel ist ein Open-World-RPG. Und man übernimmt die Rolle eines, du widersprichst mir? Das ist ein Action-Adventure. Mit RPG-Elementen. Ja. Also, auch da sind die Grenzen inzwischen... Ja, wobei es ist doch eher klassisches Action-Adventure. Also weniger. Was ist denn Witcher für dich? RPG, du kannst da ganz viele Skills ändern, du kannst, hast Waffen mit, gut, hast du da vielleicht auch, aber es ist schon eher ein RPG, ja. Gut, wie gesagt, das ist jetzt Haarspalterei. Nee, eigentlich nicht. Doch. Aber wie dem auch sei, du bist, übernimmst die Rolle eines Waldläufers und der Film spielt quasi in der Überbrückungsphase zwischen dem Hobbit und dem Herr der Ringe. Und in dieser Zeit erstarkt halt die Macht in Mordor erneut und als Spieler hat man halt die Aufgabe, dagegen anzukämpfen. Man weiß als geneigter Fan der Vorlage, dass das natürlich ein Kampf gegen die Windmühlen ist, aber darum geht es ja auch eher weniger, sondern es geht um die Spielmechanik und die könnte höchst interessant werden, denn sehr faszinierend ist für dieses Spiel und das hebt es auch ein wenig ab von den anderen ähnlich gelagerten Produkten, die sogenannte Nemesis-Mechanik, so nennt sich das Ganze. Man hat als Hauptgegner die Orks und die Orks sind in straffen Strukturen gegliedert. Es gibt einen Hauptork, es gibt 4 Kommando-Orks, also seine Gefolgsleute und dann die Rotte. Und du hast halt gewisse Quests und musst halt auch gegen gewisse Orks vorgehen und du besiegst einen Ork, einen dieser Anführer und dafür steigt ein anderer Ork aus der Hierarchie nach oben und hat vielleicht dann einen besonderen Groll gegen dich oder gewisse Ängste vor dir und was schon sehr interessant ist. Aber interessanter ist eigentlich, dass ein von dir besiegter Ork wieder erscheinen könnte und zwar nicht von den Toten auferstanden, aber für tot geglaubt, kehrt er zurück, vielleicht verbrannt von dir, dann mit Brandnamen im Gesicht. Ja, oder cool, die Idee, ja. Mit Narben übersät, weil du ihn im Schwertkampfduell besiegt hast und hat dann halt eine Vendetta gegen dich oder entspricht Angst vor dir und wenn er dich eben sieht, flüchtet er, weil er weiß, oh, da war ja was. Also das Ganze soll sehr dynamisch sein, sich stark auf deine Entscheidungen und Aktionen abstimmen. Finde ich hochinteressant und könnte mal wieder eines der Herr der Ringe-Spiele sein, das auch dann wirklich mal auch wieder mein Interesse weckt, abseits von der Thematik. Weißt du übrigens, was für spielerische Vorbilder die Entwickler hatten? Nein. Assassin's Creed und Batman. Jetzt holt er sich's doch nicht mehr. Oh. Ja, aber ich schließe mich da an. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel. Weißt du eigentlich schon, wann es erscheint? Oder weiß man schon? Das weiß ich noch nicht. Schade. Nee, ich habe es auch nicht rausbekommen. Es ist schon relativ weit. Ich meine, es gibt ja auch schon Gameplay-Videos. Aber gut, die gibt es auch von anderen Titeln, die ich noch erwähnen möchte. Da weiß man nicht mehr, ob sie 2014 erscheinen werden. Also nur ich glaube, bei dem Spiel wird es sich so verhalten, dass es rauskommt. Was ich nur weiß, ist, dass das Spiel auch noch für die letzte Generation mit erscheinen soll. Ja. Jo, und nochmal Open World. Ich habe es letzte Mal schon erwähnt, dass Starbound jetzt in diesem Jahr fertig released wird. Starbound, das Terraria im Weltall, zu dem ich noch ein besonderes Special machen werde in naher Zukunft, wenn es dann veröffentlicht wird. Darum möchte ich jetzt gar nicht so viel darüber sprechen. Auf jeden Fall ist das eines der Spiele, auf die ich mich jetzt schon freue. Und ich habe jetzt schon 30 Stunden allein in die Early Access Version gebrettert und die Zeit vergeht wie im Flug. Problem ist nur, dass manchmal durch Updates alle Spielstände weg sind und darum pausiere ich jetzt. Freue mich dann natürlich, wenn es dann soweit ist. Ja. Ja, für mich noch ein Highlight, eventuell, das kann ich noch gar nicht sagen. Ich werde mit dem morgigen Tag ja ein neues Projekt starten, und zwar werde ich die Uncharted rein beginnen. Dass dieses Spiel an mir vorbeigegangen ist bisher, ist eigentlich ein sehr großer Skandal. Ich habe das eben schon mal erwähnt, dass ich dieses Spiel immer, gerade den ersten Teil in der Platinum-Version, eigentlich immer im Kaufhaus irgendwo stehen habe sehen, aber ich bin immer dran vorbeigegangen. Und jetzt hat mich der 16-Bit-Malo doch dazu gebracht, wirklich mal mit dem ersten Teil zu beginnen. Das werde ich, wie gesagt, morgen tun, beziehungsweise heute, wir haben ja schon etwas später. Und hoffe dann, dass ich dann im Grunde genommen irgendwann, ich weiß nicht, wann Uncharted 4 rauskommen soll. Ist das, es ist noch nicht genau bestätigt. Okay. Das ist gerüchteweise vermute ich dann eher zum Ende des Jahres hin, aber mal abwarten. Gut, weil dann ist nur, es geht vielleicht um Piraten oder auch nicht. Gut, aber das Gute daran ist ja, wenn es wirklich zum Ende des Jahres rauskommt, ist die Chance groß, dass ich die ersten drei Teile dann doch noch vielleicht durchgespielt habe bis dahin. Wie gesagt, ich habe noch keinen einzigen Teil gespielt. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Es wird von einem 16-Bit-Malo sehr hoch gelobt. Ja, und deswegen sage ich jetzt einfach mal in weiser Voraussicht, dass Uncharted 4 hoffentlich dann auch ein Highlight für mich noch wird dieses Jahr. Wenn es denn dieses Jahr noch rauskommt. Ja, das wäre es auch für mich. Auch ich freue mich auf den vierten Teil. Wie gerade schon durchgeklungen, bin ich ein großer Freund der Reihe. Hätte ich auch lange nicht gedacht. Das ging mir ganz genau wie dem guten alten Steve-O. Oft gesehen und da stand immer neben diesen anderen Ätz-Spielen, die ich mir niemals holen wollte, Motor, irgendwas, und Uncharted war für mich so einfach nur so ein lahmer PlayStation-Exklusivtitel, und ich hatte damals wirklich ein schlechtes Bild von dieser allgemeinen Szene, war für mich nicht interessant. Wie bitter habe ich es bereut und wie sehr habe ich mich dann gefreut, als ich dann diese Perle dann doch genießen durfte, mitsamt seiner beiden Nachfolger. Großartig. Aber das ist für mich nicht das einzige Highlight, was ansteht. Auch vorhin schon einmal durchgeklungen, nach dem Alien Colonial Marines, ein grauenhaftes Fiasko war, ein Flop, der aber dann doch wieder in die Kategorie gefallen ist, so good, so bad, it's good. Und das war's ja, es war lustig schlecht. Steht jetzt doch ein Titel an, der vielleicht so gut ist, dass er einfach nur gut ist, nämlich Aliens Isolation, der sich thematisch am ersten Teil der Serie Effekt orientieren soll. Ein Alien, ein Raumschiff, und super, man ist in der Ego-Perspektive und soll sich dann entsprechend seiner Haut erwehren. Viel ist nicht bekannt. Es gibt nur ein paar Teaser-Trailer, die sehen natürlich vielversprechend aus, wie es sich für einen Teaser-Trailer gehört. Frage wird sein, wie kann das Spiel auf die lange Distanz hin spannend und erschreckend bleiben bei der Konstellation ein Mensch gegen ein Alien, das wird sich zeigen, beziehungsweise worauf das Spiel generell hinaus zielen wird. Nur cool sind die Details, das basiert oder das basiert ja thematisch auf dem ersten Alien-Film, der in den Ende der 70er veröffentlicht wurde. Entsprechend ist auch der Look des Raumschiffes dem Look des 70er-Jahre-Films angelehnt, also ein bisschen grob und schlicht die Science-Fiction-Ausstattung halt dem Look der damaligen Zeit entsprechend schon mal sehr cool eingefangen, sehr authentisch, und ich bin gespannt. Das bietet jetzt schon mehr interessante Themen oder auch weniger Chancen, schlecht zu werden als Colonial Marines. Ja, das bleibt wirklich nur zu hoffen und auch für mich ein Hit. Ich habe ein kleines Kickstarter-Projekt entdeckt mit dem schönen Namen Ahead in Time. Auch darüber ist noch nicht so viel bekannt. Es gibt zwar Gameplay-Videos und da wird eigentlich deutlich, dass es sich um ein 3D-Jump'n'Run handelt im Stile von den Nintendo 64 Jump'n'Runs wie Banjo-Kazooie, Donkey Kong und Super Mario 64. Sehr bunt, sehr schrill, sehr, sehr poppig. Man spielt dort einen kleinen Jungen oder Mädchen, das weiß man nicht so genau, mit einem Zauberhut. Und brauche ich mal wieder, glaube ich. Alles klar. Das war es auch schon dazu. Ja, ich kann mich bei meinem nächsten freudigen Ereignis im kommenden Jahr auch relativ kurz gestalten. Dying Light, eine Mischung aus Zombie-Apokalypse und Parkour. Sah sehr interessant aus. Ich bin gespannt, was im Endeffekt daraus wird. Von der Optik her, wie man das erwarten kann, Zombie-Apokalypse und entsprechende Oldschool-Zombies, also nicht diese rennenden Verrückten, sondern schon so wirklich lebende Tote, die entsprechend auch nicht mehr wirklich vital sind. Und eine mehr oder weniger frei begehbare Welt, die natürlich ihre Grenzen hat, aber die Gebäudestrukturen und auch die Weltstrukturen sind veränderbar und man bricht durch Dächer oder fällt von Markisen runter, wenn man drauf springen möchte. Sehr lebendig. Und ja, ich bin gespannt, wie das Ganze noch... Diese Sprungmechanik ist wie in Mirror's Edge. Ja, richtig. Und Mirror's Edge fand ich ganz scheußlich. Was aber auch an dem Setting von Mirror's Edge liegen könnte. Ich kam mit der Steuerung nicht klar. Kam absolut nicht klar damit. Aber Zombies? Zombies? Nein, also gut, dann hätte ich da wohl weggesehen, ja. Ja, mal gucken. Ich erwähne mal den Titel Everybody Gun to the Rapture. Und das ist ein Spiel auch von den Diester-Machern The Shiny's Room, wo ich mich unfassbar drauf gefreut habe. Ich habe schon, wann haben sie das angekündigt? Vor 2 Jahren oder so, den ersten Trailer dazu gesehen und dachte, das wird super großartig. Und ich habe gestern nochmal nach Infos zu dem Spiel geguckt. Da gibt es noch nicht viel. Aber musste dann feststellen, dass es PS4-only wird. Und ich dachte für einen Moment, da ist mir echt die Mütze vom Kopf gefallen. Sieht man aber mal wieder sehr gut, dass sich Sony jetzt in der aktuellen Generation sehr um die Indie-Szene bemüht. Ja. Und das kann ich nur applaudieren. Ja, aber exklusiv. Ich weiß nicht, warum geht man vom PC weg? Und darum geht's. Ja, ja. Und vielleicht verdient man tatsächlich anhand der Konsolen in dieser Branche, wenn es nur die Lizenzen sind oder sonstiges, aber im Grunde wird es wohl geben. Ja, auf jeden Fall, das Szenario ist so oder so spannend. Es geht um, wie oft hat man Postapokalypse, Open World, kennt man alles schon. Everybody Gun to the Rapture setzt aber einige Tage vor der Apokalypse an. Und das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Man hat auch da eine offene Welt. Jetzt nicht so wie in Die Esther, aber man hat eine offene Welt, die man sich, die man erkunden kann. Wie das jetzt ist, ob da irgendwelche NPCs rumlaufen, weiß ich nicht. Weil, wie gesagt, man erfährt noch nicht viel darüber, aber es sieht sehr, sehr melancholisch und interessant aus. Und wenn ich keine PS4 haben sollte, dann muss ich wohl zu euch kommen. Und uns zwingen, das Spiel zu kaufen. Und euch zwingen, dieses Spiel zu kaufen. Oder ich gebe Geld aus, um das bei euch zu spielen. Ja. Ja. Mein nächster Titel ist auch mehr oder weniger jetzt nur ein Wunsch und eine Hoffnung, dass es 2014 erscheint. Ich kann immer noch nicht viel mehr sagen als damals der spektakuläre Trailer, von dem ich schon berichtet habe. Die Rede ist von Steampunk, von den Machern von der Witcher-Reihe. Und dieses Spiel, wie der Name schon sagt, findet in einer dystopischen Zukunftsversion statt. Und man kann gespannt sein. Also eine Mischung aus Dingen wie Blade Runner, wie heißt nochmal das Spiel von Square mit den bionischen Menschen, die sich... Ja, das ist eine Mischung aus Action und Rollenspiel. Ich hab's gleich. Der Typ sieht ein bisschen aus wie Neo aus Matrix. Da gibt es inzwischen auch schon den dritten Teil von Deus Ex. Deus Ex? Ja, klar, hab ich. Ja. Hätte auch drauf kommen können. Und, aber wie gesagt, das ist alles Spekulation. Der Trailer ist natürlich eine gerendete Videosequenz. Das kann alles bedeuten. Super spektakulär sieht das natürlich aus. Aber was das Spiel bieten wird, wer weiß es. Aber da die Witcher-Spiele großartig sind und da das Szenario für mich super interessant ist und ich finde, so abgelutscht das auch sein mag, aber gerade in diesem Bereich gibt es viel zu wenig Spiele, bin ich sehr, sehr gespannt darauf, dass es da weitergeht. Und ich freue mich umso mehr auf den Witcher, weil wenn ich weiß, der Witcher ist raus, beginnt wohl hoffentlich auch die Hauptarbeit am Steampunk und eine doppelte Freude. Ja, das ist schön. Ich hoffe ja wieder auf ein Survival-Horror-Erlebnis in diesem Jahr. Und zwar hoffe ich, dass The Evil Within vom Resident Evil-Schöpfer Shin Shimakami ein Knüller wird. Denn der Trailer, der war schon mal krass. Der war wirklich krass. Man spielt dort einen Polizisten, der in eine düstere Parallelwelt rutscht sozusagen. Und am Anfang hängt man an so einem Fleischerhaken und sieht, und überall hängen Leichen rum. Und man sieht einen Fleischer-Menschen, der Leichen zerhackt. Und das ist Resident Evil Goes Silent Hill? Oder? Ja, genau. So kann man das sagen. Und man kann sich dort befreien, das sieht man. Und man wird auch mit der Kettensäge irgendwie ins Bein geschnitten. Und man humpelt dann so weg, versteckt sich vor diesem Monster. Aber mehr hat man da auch noch nicht gesehen. Und es wirkt wirklich bedrohlich und brutal. Mal sehen, wie es wird, und ich hoffe wirklich, dass es Survival-Horror wird und nicht so viel Rumgeballer. Könnte wirklich was werden. Ja, da freue ich mich auch drauf und bin sehr gespannt. Und wie gesagt, ja, die Worte von Shinji Mikami waren ja durchaus vielversprechend, der durchaus bewusst ist, dass die Resident Evil-Serie aktuell in eine falsche Richtung seiner Ansicht nach driftet und nicht nur seiner Ansicht nach. Und deswegen mal schauen. Ja. Ob er es besser hinbekommt. Die Final Fantasy Macher, die ehemaligen, also Nobuo Uematsu und jetzt fällt mir auch persönlich ein, die auch neulich ihr RPG gemacht haben, haben bisher auch relativ gut hingekriegt, aber schauen wir mal, was daraus wird. Allerdings. Ja, einen habe ich noch und das ist halt ein Titel, wo die Frage offen steht, ob dieser Teil erscheinen wird im Laufe des Jahres. Die Chancen stehen nicht schlecht. Es gibt schon bewegte Gameplay-Minuten zu bewundern. Und die Rede ist von The Division. Sieht fantastisch aus. Es sieht großartig aus. Ja. The Division ist ja ein Spiel, was sich im Universum bewegt von Tom Clancy. Und das war vorher immer ein Merkmal für mich, um Abstand zu nehmen. Allerdings. Und ist in diesem Spiel allerdings anders, was zum Teil an der beeindruckenden Optik liegt. Natürlich, das Ganze nennt sich Snowflake Engine. Eine Engine, die sicherlich demnächst bei vielen Spielen Einzug finden wird. Und so beeindruckende Effekte, so lapidar wie doch spektakulär. Man schießt durch eine Wand und diese Wand oder das System berechnet den Sonnenwinkeleinfall von der Außenwand, wie der Sonnenstrahl durch die Wand bricht. Oder auch spektakulär, man hat ein Straßengefecht mit einer gegnerischen Bande und die Kugeln zerfetzen die Windschutzscheibe des Autos. Und das ist nicht einfach wie in allen anderen Spielen ein generisches Block und die Scheibe ist weg, sondern jede Kugel hat einen gewissen Einschlag auf die Scheibe und verändert das Schadensmodell dieser Scheibe ziemlich realistisch. Und das ist schon spektakulär. Und damit fängt es ja nur an. Also es ist ein Co-op Third-Person-Shooter in einer, ja, was ist es, eine postapokalyptische Welt, jedenfalls eine Welt nach einem Ausnahmezustand, in der die Straßen verlassen sind und in der um Ressourcen gekämpft wird mit verfeindeten Gruppen, aber auch Semi-Online-Gefechten, denn auch das findet parallel statt, halt in dieser großen Spielwelt. Und sehr gespannt, es ist halt online, es ist ein Open-World-Spiel, es hat RPG-Elemente. Aktueller Termin soll angeblich Ende 2014 sein. Wie gesagt, mit Fragezeichen. Interessant ist aber in diesem Fall noch zwei Anekdoten. Zum einen, dieses Spiel sollte ursprünglich auch nur für Xbox One und die PlayStation 4 erscheinen. Oh. Ja, aber bei Ubisoft ging dann eine Petition ein von über 150.000 Spielern, die eine PC-Version verlangt haben. Und Ubisoft ging darauf ein und es wird auch eine PC-Portierung geben. Ja, das freut mich ja schon mal. Geben, zum einen. Zum anderen, und das ist sehr interessant, das Spiel bietet die Möglichkeit halt des direkten Spiels über die Konsole. Aber man kann auch Drohnen steuern, die im Laufe des Spiels halt den stationären Spielern ermöglichen, gewisse Winkel einzusehen der Welt. Oder auch Feuerunterstützung geben können. Und diese Drohne wird bedient durch eine Tablet-App. Man kann also unterwegs mit dieser Tablet-App das Spiel auch spielen, mit abgespeckter Grafik natürlich, und steuert diese Drohne und hat immer noch die Möglichkeit, die Karte zu studieren, Kollegen zu unterstützen. Und das, finde ich, ist eine sehr sinnvolle und interessante Variante der Einbindung des Mobilen und des Tablet-Spiels in das Hauptspiel. Und das ist sicherlich interessanter als das Trainieren eines Hundes oder das Aufmotzen eines Autos, was im Endeffekt eh irrelevant ist. Aber ja, aktiv am Spiel teilzunehmen, an seinem Spiel auch wohlgemerkt mit seiner Figur, finde ich hochinteressant. Und wie gesagt, dieses Spiel, The Division, ist ein Titel, wo ich sagen würde, das wird einer der ersten richtig, richtig großen Next-Gen-Spiele werden, aufgrund, wie gesagt, dieser spektakulären Engine. Rein und stolz. Könnte man so sagen. Schon Lektüre des Namensgebers. Ja. Nein, da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, ich habe ein Spiel, was entweder ein Top oder ein Flop wird. Es heißt Raven's Cry und bedient sich dem klassischen Piraten-Setting. Ich bin darauf aufmerksam geworden durch den Trailer, in dem wilde Piraten um ein Lagerfeuer The Wild Rover singen, beziehungsweise haben sie den Text ein bisschen umgedichtet in Sail with the Devil. Es geht um ganz viele Piratenklischees, um eine Geschichte, um Rache und Entscheidungen. Und tja, ich weiß weder, ob es ein Open-World-Titel wird, noch wie das jetzt mit dem Kampfsystem sein wird. Aber ja, ich bin gespannt, denn das Setting macht mich immer wieder an. Und spätestens, nicht spätestens seit Assassin's Creed, sondern seit Risen 2 bin ich dem Piratentum heimgefallen, ja. Mal sehen. Ja, ich habe noch eine Sache und da freue ich mich gar nicht drauf, wenn ich das noch hinzufügen dürfte. Final Fantasy ist für mich tot seit Final Fantasy X. Und das mag jeder sehen, wie er möchte, aber alles, was danach kam, war entweder langweilig oder richtiger Dreck. Und richtiger Dreck sind die aktuellen, diese aktuelle Trilogie um dieses Final Fantasy 13. Das ist einfach nur frustrierend zu sehen, in welche Richtung sich dieses Spiel entwickelt, in welche Nichtigkeit sich einst dieses spektakuläre Kampfsystem oder die Kampfsysteme, die immer wieder neu erfunden worden sind, immer wieder neu interessant waren, seit einigen Teilen entwickelt, dass man eigentlich auch genauso gut nicht mehr spielen braucht, sondern nur noch von einer langweiligen Schlauchröhren Tunnelwelt zu anderen läuft. Und ich bin ein Verfechter und Freund dieser Tunnelmechanik, wenn sie denn der Story dienlich ist. Nur die Story in den Final Fantasy Teilen wird auch immer hanebüchener. Und nun ja, die Trailer vom neuesten Final Fantasy Ableger sehen wieder einmal spektakulär aus, aber was sie ahnen lassen, ist fürchterlich. Es wird noch mehr Wert auf Action gelegt, auf Echtzeit-Action, auf Kampfsysteme à la, ja, ich würde sogar fast schon sagen, Metal Gear Revengeance, was wir heute ja schon besprochen haben. Und da stehen mir die Haare zu Berge. Diese Serie lebt auch nur noch von ihrem Namen. Könnte nicht im Ansatz das Budget aufwenden für die Spiele, die sie raushauen, die sie hätten, wenn sie nicht diese großartige Vergangenheit hätten. Und das ist schade. Und ein Trauerspiel. Ein Trauerspiel, und deswegen, ich schaue mir das gerne an, was dabei rumkommt, aber ich erwarte nichts anderes als ein weiteres langweiliges, austauschbares, verwirrendes, wundervoll aussehendes Spiel. Also keine Vorfreude von meiner Seite. Ja, wundervoll aus sieht, sehen tut auch Star Citizen, das über Kick, unter anderem über Kickstarter finanzierte Projekt von Chris Roberts, der die Wing Commander Serie erschaffen hat. Derzeit sind es über 36 Millionen Dollar, die gefundet wurden. Das ist unfassbar. Das muss man sich mal vorstellen. Die Fans sind spendierfreudig. Sie kriegen hoffentlich ein riesiges Universum geboten, atemberaubende Weltraumschlachten. Ja, eigentlich alles das, was ein Science-Fiction-Fan erwartet. Ich bin jetzt nicht der größte Science-Fiction-Fan, aber selbst ich bin gehypt, wenn ich mir das wenn ich mir die Features ansehe, die da so aufgelistet sind. Unglaublich geil. Und vor allen Dingen mit der CryEngine 3 sieht das Ganze fantastisch aus. Man hat eine sehr detaillierte Cockpit-Ansicht und auch die Schiffe, die man hat, kann man frei begehen, kann Interaktion mit der Besatzung führen und so weiter. Ja, mal gucken. Wird hoffentlich dieses Jahr noch fertiggestellt. Aber da lasst uns mal abwarten. Wäre das was für euch? Ja. Im zweiten Glied eventuell schon, ja. Kann ich mir, wie gesagt, im Moment noch nicht so super viel vorstellen. Nee. Ja, in erster Linie fliegst du mit deinem Schiff rum. Okay. Kannst auch handeln, kannst gegen Banditen kämpfen, denke ich mal. Aber mal sehen. Im Wing Commander war es ja schon, also die Wing Commander-Reihe war ja eigentlich eine Geschichte, die erzählt wurde mit Raumschlachten. Das wird viel offener gehalten. Da werden viel mehr Möglichkeiten geboten werden. Ja, und für das Budget, also ich hoffe mal, dass der setzt sich nicht nach Tombuktu dann sondern investiert da in gute Leistung. Aber wie gesagt, 36 Millionen ist ein unfassbarer Betrag. Ja, unfassbar. Wenn man überlegt, dass sich jemand wie Richard Garriott, der Macher von der Ultimate Saga, da kommen wir auch noch drauf. Mit fast schon lächerlichen, ich weiß nicht, 2 Millionen oder was kam da insgesamt raus, zufrieden geben muss, was aber auch mehr als ausreichend ist für das Spiel, fragt man sich, was für ein Spiel wird mit 36 Millionen Dollar finanziert? Ich meine, hatte GTA 5 für ein Budget? 200 Millionen, sagt man ja immer so. Vermutlich inklusive dem Werbebudget. Also das wird ja... müsste ja quasi schon unfassbar werden. Gerade auch mit einem Studio, was dahinter sitzt, was nicht diese großen Kosten hat, wie es ein Rockstar-Studio hat, sag ich mal. Also er wird auf Größe gehen, des Raumes und der Planeten. Aber man wird die Planeten ja auch nicht, vermute ich mal, nicht bereisen können. Also das glaube ich nicht. Sondern eher anfliegen und dann vielleicht irgendwelche... Oder nur die Häfen. Häfen oder so. Aber mal sehen. Habe ich auf jeden Fall im Auge. Und dann freue ich mich auf die Telltale-Sachen, die dieses Jahr rauskommen. Haben wir schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Dann, klar, The Walking Dead Season 2 wird dann vollendet. The Wolf Among Us wird vollendet. Aber auch neue Reihen gehen an den Start. Tales from Borderlands zum einen. Ich spiele ja derzeit Borderlands 2 und habe mich noch mit dem Universum so ein bisschen vertraut gemacht. Es ist, wie ich letzte Mal sagte, die Geschichte ist nett, aber gibt eigentlich nicht viel her. Die Figuren sind kauzig bis albern. Bin ich gespannt, also ob mich das überzeugen kann. Und bei Game of Thrones, da weiß ja niemand so genau, was da jetzt bei rumkommt. Da bin ich auch höchst gespannt. Und wie ich schon im letzten Podcast zu befürchten gab, zum Anmerken gab, befürchte ich da, dass das hoffentlich nicht der Fall sein wird, aber dass da Abnutzungserscheinungen eintreten könnten, weil ob sich das Setting anbietet für diese Art von Spiel, die Telltale ja pflegt, ist die Frage. Orientiert wird sich am Buch, nicht an der Serie, was. Nee, an der Serie, nicht am Buch. Was ja auch nochmal so eine gewisse Sache ist. Und da ist auch die Frage, wo sich dann als Freund der Serie dann wirklich die großartigen Interessen anbieten. Aber tja, lassen wir uns überraschen. Man kann denen prinzipiell schon vertrauen, dass da was Gescheites bei rumkommt. Habt da auch viel Vertrauen. Nur mir fehlt im Augenblick ein bisschen die Fantasie dazu. Die Gerüchteküche brodelt auch um ein James-Bond-Spiel, was erscheinen soll. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt noch dieses Jahr, aber ich könnte es mir auch vorstellen, dass die Telltale-Jungs mit James Bond anfangen und ein Telltale-Konzept auf James Bond gemünzt. Ja, anscheinend produziert Telltale recht kostengünstig mit maximalem Ertrag, weil die Leute inzwischen wissen, was für Produkte da rauskommen. Natürlich für Lizenzgeber interessant. Na klar, aber es müssen ja auch jedes Mal gute Geschichten geschrieben werden und gute Zweige. Also ja, ja. Mal gucken. Mal sehen, wie lange das noch gut geht. Ja, und dann kommt ein Spiel, was uns, glaube ich, alle sehr interessiert. South Park, Stab der Wahrheit. Oh, stimmt, ja. Das habe ich ja ganz vergessen. Ja. Tja, was gibt's darüber zu sagen? Es wird ein Rollenspiel. Und die Trailer und Gameplay-Sequenzen, die man sieht, bisher sind großartig. Ich meine, Bethesda entwickelt ein South Park-Rollenspiel, was auch die bezeichnete Rollenspiel wirklich verdient, aber wirklich den Humor offensichtlich bisher wirklich sehr, sehr gut bis genial übernimmt von der Vorlage. Und es sieht auch aus wie die Vorlage. Das finde ich sehr schräg. Also gut, im Falle von South Park nicht ganz so kompliziert. Nein, aber trotzdem. Der Look ist eindeutig genauso wie in der Serie. Und deswegen, ich bin mehr als gespannt und freue mich sehr. Und das wird auch einer der wenigen Titel sein, wo ich sagen kann, den hole ich mir, wenn er rauskommt. Also weiß man eigentlich, wie die Welt so gestaltet ist? Ob das jetzt auch eine Open World wird? Oder ob das eher linearer vonstatten geht. Ich kann mir im South Park-Szenario eine Open World relativ schlecht vorstellen, weil man nur von links nach rechts und oben nach unten gehen kann. Ja, ich auch. Also, ob man da jetzt so großartig... Aber wie gesagt, da habe ich auch Vertrauen, dass das sehr interessant wird. Und wo wir gerade vom Vertrauen reden, eine Sache habe ich auch noch. Es wird jetzt im Laufe des Jahres für die Wii U noch ein Titel erscheinen, der dann auch natürlich wieder Hoffnung macht, dass die Wii U ein bisschen stärker anzieht. Das neue Smash Bros. Wird erscheinen. Und groß angekündigt wurde, und das macht auch viele Leute glücklich, Mega Man, der mit dabei sein wird. Und ja, man weiß Smash Bros. Umso mehr zu schätzen, wenn man auch erst kürzlich PlayStation Battle Royale gespielt hat, All-Stars. Smash Bros., jeder Teil macht einfach tierische Laune, alleine schon und mit mehreren Spielern umso mehr. Und wie gesagt, das da jetzt auch noch weitere coole Charaktere hinzukommen, wie gerade Mega Man und vielleicht noch ein überarbeitetes Grafikset und vielleicht auch die eine oder andere Überraschung für die Nintendo immer gut ist, darf man sich schon auf einiges freuen. Jo, ich freue mich auf jeden Fall auf The Whispered World 2. Auch eine geistige Fortsetzung des Dedelic Click-and-Point Abenteuers. Wir spielen diesmal nicht den tragischen Clown Sadwick, sondern ein Geschwisterpaar beziehungsweise den Bruder eines Geschwisterpaares, das seine Schwester in eine Welt, in die Fantasy-Welt flüchtet aus dem ersten Teil und sucht. Der Bruder sucht die Schwester. So. Und das Ganze spielt am Anfang im Zweiten Weltkrieg. Das zeigt zumindest der Trailer. Die beiden flüchten in den Bunker und über diesen Bunker gelangen sie dann in diese Fantasiewelt. Ja. Hat auch eine Meta-Ebene. Wenn man den ersten Teil gespielt hat, kann man sich schon ein bisschen was denken. Aber ich möchte hier nicht spoilern. Dann habe ich einen Trailer gesehen zu einem ganz netten, interessanten Indie-Game namens Hyper Light Drifter. Ein Zelda-eskes Action-Adventure-Rollenspiel mit 16-Bit-Optik. Und es wird so ein bisschen Zelda und Diablo werden ein, das muss man sehen. Ich werde mal ein paar Screenshots verlinken. Ich denke, einige werden sich direkt drin verlieben. Leute, die mit dem ersten Screenshot nicht anfangen können, die werden es nie spielen. Also ich glaube, das ist ein Spiel, das liebt man oder man hasst es. Aufgrund seiner Optik. Ja, oder wie dich. Nee. Ich denke schon. Stefan? Steve? Ich enthalte mich. Lego der Hobbit. Lego der Hobbit? Ja. Achso, ich dachte, Lego wäre der Vorname des Hobbits, um den es in dem Spiel geht. Aber es scheint ein Lego-Spiel zu sein im Hobbit-Universum. Genau, also prinzipiell der Hobbit wird von den netten Lego-Figuren nachgespielt. Und ich denke, das wird so gut wie der Herr der Ringe in einer offenen Welt mit vielen Figuren, die man spielen kann. Ein Spaß. Dann auch für die Next Gen angekündigt Murdered Soul Suspect. Da spielt man einen toten Cop, der seinen Mord aufklärt als Geist. Es basiert so ein bisschen auf der Idee des Spieles Phantom Detective vom DS. Ja, da muss man sich auch als Geist an Mordfällen gütlich tun. Und die Optik ist so ein bisschen wie bei L.A. Noir, würde ich mal sagen. Ja, ich weiß, L.A. Noir... Optik, die Stärke, einzige Stärke von ja, L.A. Noir und war deswegen, Optik, deswegen möchte ich das nochmal so erwähnen. Es ist das Amerika der 40er und 50er Jahre und da muss man einfach abwarten. Es könnte spannend werden oder es wird im Sande verlaufen. Dann das euch eben schon gezeigte Transistor, der Bastion-Nachfolger, auch ein kleiner eine kleine Indie-Perle von 2012. Ja, was ist es? Es wird wahrscheinlich ein isometrisches RPG. Man sieht einen, wie hast du es genannt? Ja, sah aus wie der Held aus Final Fantasy VIII mit den Waffen von dem Held von Final Fantasy VII. Ist aber eine Frau, was ja. Aber nicht verwundert, denn die Figuren aus Final Fantasy sind eh alle aus wie Frauen. Also ja. Weiß man eh nicht so genau. Aber der Trailer ist sehr stylisch und wie die Bastion-Macher supergeilen Giant Games auch immer ein Faible haben für gute Klänge und Musik. Also der Bastion-Soundtrack war ja auch sehr schön. Dann kommt ein Riesenhit. Ich habe ja eigentlich Abschied genommen ich kam eigentlich nie an bei der Dragon Age-Reihe. Der neue Teil, Dragon Age Inquisition, sieht erstmal famos aus. Wirklich. Es wird, und das ist für mich die entscheidende Änderung, im Kampfsystem eine Änderung geben. Und zwar wird es einfach actionreicher werden. Und das war ja das, was mich bei den Vorgängern wirklich nicht überzeugen konnte. Und dem werde ich mal eine Chance geben. Die Trailer sehen, glaube ich, so gut aus wie kaum ein anderes Spiel. Also da kann sich vielleicht nur noch der Witcher derzeit mit messen, grafisch und vielleicht Division, auch wenn es ein anderes Setting bietet. Aber ich bin da wirklich überzeugt, dass BioWare da auch eine klasse Geschichte erzählt hinzu. Haben sie vielleicht auch schon bei den ersten Dragon Age-Spielen, aber auch mich haben die nicht wirklich greifen können. Hast du die gespielt? Ich habe Origins zu Hause und das hat ja? mich okay. nicht über oder weit, viel weiter als die Einführung oder die Origin-Geschichte gebracht. Gut, dann sind wir nicht allein. Bin ich nicht allein. Ja. Wir sind schon allein, aber. Ja, zumindest nicht hier. Nicht hier. Ja, und dann kommt ein Titel, wo ich jetzt gerade den ersten Teil partiell spiele: Dark Souls 2. Meine Fresse, ey. Dark Souls ist eines der schwersten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Und genau, ich meine, ich habe kein Problem mit schweren Spielen. Ich meine, ich ärgere mich seit Jahrzehnten mit Nintendo-Spielen herum, aber es gibt für mich keinen Anlass und keinen Reiz, Dark Souls zu spielen. Hat nochmal eine ganz andere Frustigkeit. Wobei es mich schon hin und wieder motiviert, nochmal einzuschalten. Aber jeder Gegner kann ich in diesem Spiel besiegen. Und das ist ja so, du sammelst zwar Erfahrungspunkte, aber wenn du getötet wirst, bist du tot und verlierst diese Erfahrungspunkte, hast dann noch einmal eine Chance, die einzusammeln. Wenn du dann aber stirbst auf dem Weg dahin, sind diese Erfahrungspunkte weg. Also das ist Hardcore. Und der zweite Teil soll noch schwerer werden, soll noch kompromissloser werden, weil bei jedem Tod verlierst du dauerhaft an Lebensenergie, also der Lebensbalken verkürzt sich. Was will man mehr? Also unglaublich. Ja. Unglaublich wird auch Hotline Miami 2. Hast du derzeit den ersten Teil gespielt? Ich habe ihn inzwischen geholt, aber noch nicht gespielt. Ja. Ich meine, ich habe ihn mit dir mal gespielt, aber ich habe ihn selber noch nicht. Ja, Hotline Miami 2 wird diesmal in den 90ern spielen und man wird mit ein paar mehr Personen ins Schlachtfeld ziehen, sage ich mal. Michael, Trevor und Franklin. Ja. Die Essenz. Ja. Shroud of the Avatar. Ja. Hochinteressant. Hochinteressant. Richard Garriott, alias Lord British, lässt seine Ultima-Reihe wieder aufleben. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich möchte nochmal auch hier verweisen auf sehr interessante Interviews auf der Seite Spoonie Experiment, also wen es interessiert. Dort gibt es nicht nur die komplette Retrospektive der Reihe, sondern auch vom aktuellen Spiel interessante Einblicke. Ein Teil des Kickstarter, wie sagt man, die, wie nennt sich das mal, dass diese Ziele über dem eigentlichen Preisbudget, also diese Perks, die man da abgreifen kann. Eine gewisse Preisstufe beinhaltete, dass Spoonie, ein Internet-Reviewer, den Richard Garriott interviewen muss oder darf. Und diese Grenze wurde halt auch gesprengt und im Zuge dessen wurden halt diese Interviews durchgeführt. Mhm. Hochinteressant. Okay. Beschäftigen sich zum Teil nur mit den aktuellen Spielen, aber man erfährt viel darüber, was Richard Garriott für ein Mensch ist, was sehr interessant ist. Mhm. Und der ist interessant. Ich meine, der war Weltraumtourist. Zum einen. Und zum anderen halt auch viel über die Geschichte von Ultima an sich und das Programmieren auch in den Anfängen der 80er, als mit was für Dingen man da begonnen hat. Und sehr interessant und das kann man wirklich nur empfehlen. Will ich gerne glauben, dass das spannend ist. Ich bin ja erstaunt, wie altbacken, wie konsequent altbacken Garriott dieses neue Sword of the Avatar. Bewusst, keine Questlogs. Ja, und vor allen Dingen Texteingabe. Bei Gesprächen. Das ist schon sehr speziell. Aber auch sehr, sehr persönlich, finde ich. Also, ja, was anderes, wenn ich bei Fallout klicke, eben. Nochmal klicke, ja. Damit ich das Gespräch nicht anhören muss, damit schneller wieder weggeht. Ja, klicken, ja. Sondern da sitzen und sich zu überlegen, was man schreibt, und das hat Konsequenzen. Das ist wirklich ein Rollenspiel. Also, das ist schon so, und, dass er ja. Richtig, und der Garriott ist ja durchaus ein Rollenspieler, selbst in seinem wahren Leben zum Teil. Ja, eine der schimmernden Persönlichkeiten. Lord British. Ja, man munkelt, dass Mass Effect 4 noch dieses Jahr erscheint und dann würde ich alles stehen und liegen lassen und direkt als zum jeweiligen Spielort Nachfolger gehen. Des dritten Teils? Oder? Nein. Also die Trilogie ist abgeschlossen worden. Es gibt kein Commander Shepard mehr im vierten Teil. Es spielt allerdings im selben Universum und mehr weiß man eigentlich nicht. Die Geschichte ist wohl schon weitestgehend geschrieben, das habe ich gelesen und tja, dieses Universum ist so groß, es bietet so viele Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Super. Ja, und dann ein Titel, der mich sehr gewundert hat, dass er dieses Jahr erscheinen soll, ist Far Cry 4. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Das überrascht mich auch ein wenig. Ja. Wie gesagt, wenig Infos habe ich hier und es soll wohl eine Koop-Möglichkeit geben, das Spiel zu zweit zu spielen. Mal gucken. Also man weiß, wie gesagt, nichts. Aber wäre ja schon mal schön. Ja, und ähnlich nebulös ist da der Titel Beyond Good and Evil 2. Beyond Good and Evil 1 habe ich geliebt. Eines der besten Spiele, die es jemals gab. Ein Action-Adventure aus dem Jahre 2003. Open World, dystopische Zukunft, allerdings in einem Zombie-Tower-Defense-Szenario. Natürlich nicht in einem Comic-Look-Szenario, der aber nicht darüber hinwegtäuscht, dass es eigentlich eine ernste Geschichte mit sich bringt. Der Trailer zu diesem Spiel ist schon vor 3 oder 4 Jahren erschienen, aber bis dato hat man noch nichts gehört. Und jetzt werden Stimmen laut, dass es soweit sein soll. Warten wir mal ab. Yeah. Mad Max soll auch erscheinen. Mad Max Open World Endzeit ohne Zombies. Parallel zum neuen Film vielleicht? Tja, wahrscheinlich. Ich habe ja die Befürchtung, dass diese Just Cause Macher, ich habe gerade das Studio nicht griffig, die Welt einfach nicht beleben können. Das ist ja schon das Problem gewesen an den Just Cause Teilen, dass die Welt riesengroß war, aber da nichts war. Also das, was GTA wohl perfektioniert hat im neuen Teil, haben die nicht hinbekommen. Und das macht ja die gute Open World aus, dass ich da was erleben kann, dass ich interagieren kann. Und all das hat gefehlt. Und mal sehen, Mad Max an sich ist ein cooles Szenario. Yeah. Wow. Dann sind wir tatsächlich durch. Nach schlanken, gefühlten 6 Stunden. Ja, wie bereits von mir orakelt. Ja, haben wir zumindest das. Das Hauptprogramm, das fette Feiertagsschnitzel abgefrühstückt. Ja, Mit Riefen. Ja, vorher. Feiertagsfett. Butters, lässt du dir etwa Fett absaugen? Sag mir die Wahrheit. Ja, lass ich. Einfach unglaublich. Wie oft haben wir dir schon gesagt, dass in unserem Haus nicht eigenmächtig Fett abgesaugt wird? 4-mal, Mom. Das ist wohl nicht oft genug gewesen. Sofort ab auf dein Zimmer, junger Mann. So, es ist vollbracht. Der Podcast ist vollendet. Stevo, du warst uns ein treuer Gast. Wie war es denn für dich? Ja, für den ersten Podcast dann doch sehr anstrengend. Da sind jetzt, wie viele Stunden haben wir jetzt? 6 fast zusammen? Ja. 5,5. 5,5. Wie auch immer. War sehr, sehr interessant, auch wenn ich nicht zu jedem Titel etwas sagen konnte. Aber auf jeden Fall coole Angelegenheit und gerne wieder. Der geneigte Gamer erträgt halt nicht länger als 1-2 Stunden an menschlicher Koexistenz. Deswegen schon nachvollziehbar, dass das nicht ganz so einfach war zum Ende hin. Aber auch mir hat es heute großen Spaß gemacht. Ich denke mal, das letzte Jahr nochmal ein wenig Revue passieren zu lassen, war interessant. Und man hat auch nochmal vielleicht das eine oder andere wieder aufgeweckt oder neu entdeckt. Und schaut mal rein. Und wie gesagt, speziell die Vorschau fürs kommende Jahr lässt doch einiges erwarten. Ja, auch ich bin befreit und gereinigt vom letzten Jahr. Nun können wir weiter nach vorne schreiten und ich würde sagen, wir sagen auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Kawabanga! Ciao! The end is in the beginning and yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this? Kawabanga!